Hallo und herzlich willkommen zum 132. Konncast Themenpodcast. Dieses Mal steht unser alljährlicher Jahresrückblick an. Der Jahresrückblick für das tolle, tolle Jahr 2020. Ist da was passiert? Naja, werden wir gleich sehen. An meiner Seite heute ist der gute Johannes. Hallo Johannes. Hallo alle zusammen. Und der gute Olli. Hallo Olli. Hallo, ich begrüße euch zum letzten Mal in diesem Jahr oder vielleicht auch schon im neuen Jahr. Ja. Ich bin Lasse und heute nicht an unserer Seite ist leider der Philipp. Der ist leider nicht, dem ist die Teilnahme leider nicht vergönnt dieses Jahr, was wir sehr bedauern, weil Philipp als einer der Urgesteine von Connews und ja dieses Jahr auch bei der überwältigenden Mehrheit von Podcasts an unserer Seite gewesen. An dich, Philipp, gehen an dieser Stelle Grüße raus und im nächsten Jahresrückblick bist du bestimmt wieder dabei. Ja, aber er schickt ganz herzliche Grüße auch hier wieder an unsere Hörer. Also, ja, danke, dass ihr zuhört. Der Concast im Jahre 2020 trotz, also, ich habe gerade den Witz gemacht, aber wir wissen alle, was passiert ist. Covid-19 hat das gesamte Jahr 2020 ziemlich durchgeschüttelt und auch abgesehen davon war es ein sehr angespanntes Jahr, wie manche sagen würde, das schlimmste Jahr in jüngster Vergangenheit. Wir von Connencast haben uns davon aber nicht beirren lassen, da unser Setup sowieso bereits in den vergangenen Jahren pandemiesicher war. Deswegen konnten wir auch dieses Jahr wieder 11 News-Podcasts veröffentlichen, plus dieser Jahresrückblick-Podcast, auch wenn er jetzt wahrscheinlich in 2021 schon erscheint, ganz am Anfang. Aber naja, kann man ja immer noch zurückblicken. Wir haben 5 Themen-Podcasts veröffentlicht und dieses Jahr auch wieder 2 Audiokommentare zu Film 21 und Film 22. Zum ersten Mal seit 2017 Audiokommentare und da gilt auch nochmal der Dank an Johannes, der für diese quasi Reboot unserer Audiokommentare ein bisschen die Leitung übernommen hat. Ja, und Film 23 wird wohl dann dieses Jahr kommen, 2021, von daher freut euch, es geht demnächst weiter und mal gucken, vielleicht machen wir noch mal das ein oder andere zu Lupin, wir werden sehen. Wenn ihr da draußen mal dabei sein wollt beim Concast, dann wie immer hier die Erinnerung, dass wir ja auch immer noch ein Mitmachprojekt sind. Ich war zum Beispiel auch nicht von Anfang an dabei, ich bin schon einige Jahre her, aber auch mal als Neuling dazugestoßen und bin dann geblieben. Manch andere Neulinge bleiben nur einmal Gast oder mehrmal Gast und dann ist es mal wieder nicht. Also wer dabei sein will mal, auch vielleicht einfach nur einmal, ganz locker, der kann sich gern bei uns melden, an den bekannten Kontaktstellen und dann gucken wir, was sich da machen lässt. Also wir hören auch gerne mal etwas von euch in diesem Podcast und dass ihr nicht immer nur was von uns hört. Auch wenn es jetzt in diesem Jahr und auch schon davor mit den Gästen und neuen Stimmen im Podcast eher nicht so geklappt hat, steht diese Tür natürlich auch weiter in der Zukunft offen, deswegen hier an dieser Stelle nochmal die Erinnerung daran. Ja, also insbesondere auch an die fleißigen Kommentarschreiber, die immer mal wieder unter, weiß nicht, den YouTube-Videos kommentieren oder auch unter den Artikeln im Newsblog. Ihr seid auch herzlich eingeladen, eure Meinung gerne auch dann hier direkt im Podcast dazu beizutragen oder kundzutun. Das war so der Anstoß, warum ich mitgemacht hatte. Also es lohnt sich auf jeden Fall. Dann könnt ihr hier direkt live diskutieren und mit uns. Und insbesondere, wenn ihr eine andere Meinung habt, dann ist das sehr gut. Denn dann kommt ja erstmal eine richtige Diskussion auf. Und deswegen kann ich wirklich jedem empfehlen, auch wenn er dann sagt, naja, vielleicht, ich kenne mich gar nicht so gut aus in Conan oder so. Das ist gar nicht, na gut, das ist schon wichtig, wir sind ein Conan-Podcast, aber lasst euch da nicht verunsichern, falls ihr irgendwie den Eindruck habt, ah, die wissen vielleicht viel mehr als wir oder so. Keine Ahnung. Lasst euch da nicht von verunsichern. Sobald ihr sozusagen Conan-Fan seid und euch für Conan interessiert, seid ihr an der richtigen Adresse. Genau, das ist eigentlich ganz einfach. Also bei mir war es damals ja auch so. Mein erster Podcast war zu den Openings und Endings damals. Da gibt es ja auch einige von und da hatte ich mich dann einfach mal gemeldet, war am Anfang auch total aufgeregt und wusste auch nicht wirklich, oh, ob das überhaupt alles gut geht. Aber das war alles total locker und das Team war super nett und ist auch immer noch super nett und nimmt immer gerne neue Leute auf und spricht mit denen und es ist hier nicht so, dass wir eine in Stein gemeißelte Meinung haben. Also wie gesagt, wir Freuen uns immer, wenn neue Leute dabei sind. Also traut euch gerne. Seid einfach mal dabei, testet das einfach mal selber aus und dann, ja, vielleicht bleibt der ein oder andere ja dann auch länger. Schauen wir mal. Wir würden uns auf jeden Fall sehr freuen. Und wenn wir schon bei Community sind, gehen wir doch gleich über zu unserer Sektion, zur Stand der DetektivConnen Community, beziehungsweise der Con News Community. Im März hat das ConWiki den 12. Geburtstag gefeiert, am 16. März 2008 um 11:21 und 5 Sekunden ging das ConWiki online. Und dazu haben wir, wie letztes Jahr, haben wir zum 11. Jubiläum Band 11 und Film 11 verlost und dieses Jahr dementsprechend Band 12 und Film 12. Mal sehen, wie lange wir dieses Spiel noch durchziehen können. Dann die nächste große Aktion im Conan Forum, wie jedes Jahr auch wieder, war der Charakter-Contest. Unser seit einigen Jahren wieder alljährliche Beliebtheitswettbewerb in der Detektiv-Conan-Community von conforum.org, wo wir den beliebtesten Charakter ermitteln, jedes Jahr wieder. Und dieses Jahr hat gewonnen, Trommelwirbel, Wataru Takagi, der allseits beliebte und viel auftretende Ermittler bei der Polizei von Tokio, konnte sich durchsetzen gegen Ai Haibara, die den zweiten Platz belegt hat, Bourbon, der den dritten Platz belegt hat, und Kaito Kid, der den vierten Platz belegt hat im Finale. Es war sogar relativ einzigartig, weil Takagi und Haibara ins Stechen gegangen sind tatsächlich. Im Finale beide hatten 25 Stimmen im ersten Durchgang des Finales, wo alle vier dabei waren. Und dann hat Takagi im Stechen 30 Stimmen bekommen und Haibara 20. Damit wurde es abgewendet, dass ein Charakter doppelt gewinnt, denn Ai Haibara hatte bereits in der Vergangenheit einmal gewonnen, doch Takagi noch nicht. Und damit bleibt der Charakter-Contest auch in diesem Jahr ohne einen doppelten Sieger. Und ich glaube, die Takagi-Fans, Takagi ist ja eher vielleicht so ein Underdog-Sieger, wenn man sich die Liste der vergangenen Sieger ansieht, mit Wermut, Conan, Shinichi, Haibara, selbst Kogoro oder Jin, da sticht ja Takagi schon heraus, wenn wir jetzt mal von Genta absehen, als einer der Charaktere, die immer dabei sind, aber jetzt vielleicht nicht zur Speerspitze der Beliebtheit gehören. Ja, vor allen Dingen bei mir nicht. Zumal, also ich nehme es Takagi immer noch übel, dass er da im Contest tatsächlich gegen Ayahibara verloren hat. Dann auch, gut, also muss sagen, das Stechen, das war natürlich dann, ja, also spannend bis zum Schluss. Also spannender ging es, glaube ich, nicht. Und als bekennender Ayahibara-Fan war ich natürlich dann doch tief traurig und enttäuscht, dass es Takagi dann geworden ist. Aber ich muss ja auch dann zugestehen, das war ja relativ deutlich. Und du hattest es eben angesprochen, diese Doppelgewinner. Ist natürlich auch die Frage, wie lange sich das noch durchsetzen wird. Weil wir haben ja jetzt, ich weiß gar nicht, wie viele Charakterkonteste es war, der 10. Auf jeden Fall, ja, also wird ja immer wahrscheinlicher, dass doch mal wieder ein Charakter gewinnt, der schon mal gewonnen hat. Stellt sich nur die Frage, ob es schon im nächsten Jahr 2021 soweit sein wird. Für mich war es auf jeden Fall insgesamt wie immer ein großes Highlight. Es macht immer sehr viel Spaß. Und insbesondere auch der YouTube-Stream, den wir ja seit den letzten Jahren immer mal wieder machen. Das ist auch immer wieder ein tolles Highlight, weil wir da auch mit euch schön interagieren können in dem YouTube-Chat. Das macht immer wirklich viel Spaß und auch die Auslosung selbst, die wir da natürlich in dem Stream vornehmen, ist für mich immer so ein gewisses Highlight und auch immer ein bisschen Aufregung und das ist ja alles live und so. Das macht mir immer sehr viel Spaß und deswegen gehört der Charakter-Contest auch insgesamt dann zu meinem Highlight. Und ja, war auf jeden Fall wieder ein tolles Event. Ja, da schließe ich mich an. Also, ja, kann ich nur sagen, Glückwunsch nochmal an Takagi. Ich war natürlich auch, ja, nicht ganz so amused darüber, weil ich bin ja auch eher für Ai, aber ich habe es dann Takagi nicht übel genommen, dass er eben gewonnen hat, weil ich kann auch das Argument verstehen, ja, die und die haben schon mal gewonnen, deswegen wollen wir nicht, dass die gewinnt. Gebt doch mal jedem anderen Charakter eine Chance. Kann ich auch verstehen, von daher, ja, ist das auch in Ordnung so. Die Takagi-Fans haben sich da wahrscheinlich alle diese Rasseln geholt und dann wie Takagi in dem einen Bild selber mit diesen Rasseln da geshakt. Es kam aus irgendeiner Episode, ich weiß noch nicht mehr welche. Wo sie in der Karaoke waren, ja, Ja. hat er dieses Samba-Rasseln. Ja, und deswegen, ja, ich sag's eigentlich jedes Jahr wieder, der Charakter-Contest ist. immer ein spannendes Highlight, nicht nur im Finale, auch davor schon. Und es werden jedes Jahr kreative Einsendungen gemacht. Und ich habe mich dieses Jahr auch sogar mal selber ins Zeug gelegt und kreative Ideen da einfließen lassen. Und ja, es war, hat auf jeden Fall echt Spaß gemacht. Und ja, ich freue mich schon aufs nächste Jahr. Und ja, sag hier nochmal Danke an Johannes, dass das bei YouTube alles so geklappt hat. Das ist ja auch immer eine spannende Frage, ob das alles so hinhaut, wie wir uns das vorstellen. Hat aber alles sehr gut geklappt, hat sehr viel Spaß gemacht, diese, ich weiß gar nicht, waren 2 Stunden, 3 Stunden. Auf jeden Fall, das macht auch immer sehr viel Spaß und ja, ich freue mich schon, wenn das im nächsten Jahr auch wieder alles vonstatten gehen wird. Dieser kleinen Stelle noch ein Shoutout an vielleicht eine der spannendsten Partien im Charakter-Contest bisher, nämlich das Halbfinale 2 zwischen Heiji Hattori und eben Aya Haibara, das nur ein Endergebnis hatte von 333 zu 336 tatsächlich. Aya Haibara hatte eine Stimme und 2 Anfeuerungspunkte mehr am Ende. Trotz alledem konnte sich Heiji in den Anfeuerungspunkten, wir haben ja da so ein Doppelsystem mit den Stimmen und den Anführungspunkten. War Heiji tatsächlich am Ende der Charakter mit den zweitmeisten Anfeuerungspunkten, obwohl er es nicht ins Finale geschafft hat, noch vor Haibara und dann mit weitem Abstand auf Platz 1 war Takagi, der 100 Anfeuerungspunkte mehr hatte als Heiji. Aber Heiji, wir sagen es jedes Jahr, aber er hat den Charakter-Contest noch nicht gewonnen und war letztes Jahr doch sehr stark unterwegs. Das heißt, wird vielleicht 2021 das Jahr von Heiji Hattori, dem ewigen Zweiten? Das werden wir dann im Mai 2021 hoffentlich erfahren. Wohin wir nicht fahren konnten oder beziehungsweise durften oder auch wollten, waren in diesem Jahr Conventions. Das hier ist immer der Punkt, wo wir davon erzählen, wie schön es auf der Leipziger Buchmesse war oder auf dem Japantag. Und ja, davon können wir euch nicht erzählen, denn es wurde so ziemlich fast alles abgesagt, wo sich DirectiveCon-Fans hätten treffen können, um eben ihrem Interesse nachzugehen. Die großen Conventions alle ausgefallen. Im März fand die Leipziger Buchmesse nicht statt. Sie wurde tatsächlich relativ kurzfristig im Vergleich abgesagt am 3. März. Wobei man dazu ja noch sagen muss, damals, ich erinnere mich noch, im Comic-Forum wurde das bekannt gegeben, unter anderem, ich glaube, im Carlsen-Forum habe ich das diskutiert, wurde bekannt gegeben, die Leipziger Buchmesse wird abgesagt. Die News hat sich natürlich verbreitet wegen Covid-19. Und das war noch, also 3. März. Und da haben noch Leute im Forum diskutiert, alles Panikmache, man muss doch so eine Großveranstaltung dafür nicht verabsagen und kann man doch selbst entscheiden und alles drum und dran. Da herrschte noch so eine Stimmung tatsächlich. Ich war fassungslos, ich habe dagegen argumentiert, weil für mich war da schon klar, ich war schon voll drin der ganzen Pandemie-Thematik, aber scheinbar haben es manche Leute da noch nicht gecheckt am 3. März und gegen Ende März wurde es dann ja mit Maßnahmen und allem drum und dran und dem ersten Lockdown ging es so richtig los und dass da die Leipziger Buchmesse fand zum Glück nicht mehr statt. Am 3. März, wie gesagt, abgesagt, ganz kurzfristig vor dem Event und dann kamen die Verschiebung bzw. Absagen relativ schnell. Im März wurde die Dokumi auf September verschoben, die eigentlich im Mai hätte stattfinden sollen. Ende März wurde der Japantag, der im Mai in Düsseldorf stattfindet, abgesagt und auf nächstes Jahr verschoben. Im April wurden die Kunichi und die Animagic abgesagt und dementsprechend auf nächstes Jahr verschoben. Nur die Dokumi fand tatsächlich noch statt im September. Ich war nicht da, aber scheinbar mit Maske und Abstand und großen Hallen und weniger Gästen als sonst konnte die Convention tatsächlich stattfinden und ist jetzt nicht in die Annalen eingegangen als ein Superspreader-Event. Also yay, toll, gut für diejenigen, die da waren, dass das alles so gut geklappt hat. Aber ja, eine Dokumie macht noch keinen Sommer und insgesamt all die schönen Conventions, all die tollen Erlebnisse, die wir in den letzten Jahren immer hatten, auf die ich mich auch immer sehr freue jedes Jahr. Dieses Jahr leider dementsprechend gab es nicht. Ja, ich weiß noch, oder mein Plan war, sei aus zum Japantag zu gehen, wie auch die das Jahr davor und das Jahr davor. Und ich weiß noch, wie ich dann im März, das war auch irgendwann den 3. März herum oder so, wo dann die Absage von der Leipziger Buchmesse kam, wo ich beim Büro des Oberbürgermeisters mal angerufen hatte und gefragt habe, ob der Japantag denn überhaupt stattfindet. Oder weil das, da waren sich die Verantwortlichen auch lange unsicher und haben dann gesagt, ja, wir wollen erstmal an Ostern gucken und wie das überhaupt ist und pipapo. Und dann kam dann irgendwann doch später, 24. März, die Absage, dass doch nichts passiert. Ja, also das war alles irgendwie so am Anfang, muss ich auch bei mir zugeben. Also man hatte das vielleicht am Anfang noch unterschätzt. Ich kann mich auch noch daran erinnern, dass ich glaube, das war im Februar, wo ich auch noch ins Ausland verreisen wollte mit dem Zug und wo das schon problematisch war. Und keine Ahnung, man hat das am Anfang. Ja, doch, also ich habe es zumindest auch am Anfang ein bisschen unterschätzt, muss ich ehrlicherweise zugeben. Bin aber jetzt tatsächlich auch froh, dass abgesagt wurde, fast alle Veranstaltungen. Nicht, weil ich es niemandem gönne, natürlich, dass er hingeht, aber ich glaube, dass das Risiko war, insbesondere natürlich am Anfang des Jahres und dann auch wieder gegen Ende des Jahres, September, schon wieder relativ hoch, wo ich das eigentlich nicht gutheißen hätte können oder ja teilweise unverantwortlich gefunden hätte, wenn so viele Menschen zusammenkommen. Es geht ja auch immer um die Reisebewegung, die minimiert werden soll. Ja, der Mensch ist ja der Wirt des Viruses und es ist immer ein Zusammenspiel von Virus und Wirt, hätte jetzt Herr Wieler gesagt. Ja, finde ich schade, dass nichts stattgefunden hat. Ich hoffe natürlich im nächsten Jahr mit Impfung und ja, einem Impfstoff ist vielleicht das eine oder andere doch wieder möglich und mit sinnvollen Hygienekonzepten für die Leute, die nicht drauf verzichten möchten. Ja, muss man sehen, was 2021 rauskommt. Ja, ich persönlich fand es natürlich auch schade, dass so gar nichts stattgefunden hat, außer Dokomi. Aber es ist verständlich gewesen und es war im März ja noch so, da war es ja alles noch am Anfang und dann dachte man sich, oh ja, ist ja irgendwie blöd, dass jetzt LBM nicht stattfindet und hat man sich drauf gefreut und naja, aber ist halt nicht. Schauen wir mal, was im Mai so ist. Und ich hatte da eigentlich dann schon angefangen und mir so meine Gedanken gemacht und dachte so, naja, wenn sie jetzt schon die Leipziger Buchmesse absagen, die ja mit einer der größten Veranstaltungen ist, dann wird den Rest des Jahres wahrscheinlich auch nichts stattfinden. Und dann muss man mal gucken, ob man sich vielleicht beim Japantag nur so trifft, irgendwie ohne Japantagmeile, ob man da vielleicht ein Conne-News-Treffen so macht oder Conne User-Treffen heißt es ja, aber das haben wir ja dann auch nicht gemacht. Also ich glaube, es wurde am Anfang noch ein bisschen überlegt, ob man das macht oder nicht. Ja, letztendlich haben wir ja dann alles vernünftigerweise auch abgesagt und nichts besucht. Und ja, für mich war eigentlich schon am Anfang des Jahres klar, okay, hier dieses Jahr ist nichts mit Conventions. Ich werde nirgendwo hingehen. Und ja, das zog sich dann auch so durch und ich war auch nicht auf der Dokumi und ja, habe auch noch keine Ahnung, wie das so ablief. Ja, kommt dann immer drauf an, was man so sagt, aber ich persönlich hätte jetzt es auch nicht so toll gefunden, den ganzen Tag da mit so einer Maske rumzulaufen, es sei denn, ich mache es wie Zero, der gesagt hat, ja, dann machen wir einfach ein Cosplay von Ken Kaneki, der trägt die ganze Zeit eine Maske. Wäre eine nette Idee gewesen, aber habe ich nicht gemacht und er auch nicht. Ja, aber das ist dann doch, glaube ich, schon was anderes, wenn man nicht in diesem Bereich unterwegs ist, so beruflich, wo man ganz täglich eine Maske trägt. Mir persönlich reicht es schon, wenn ich zum Einkaufen mit dem Ding muss und dann, ja, reicht mir das eigentlich auch schon so. Deswegen, ja, weiß ich auch nicht, wie das im neuen Jahr wird dann. So muss man mal schauen, wie sich das dann entwickelt und auch muss man ja sagen, selbst wenn sie die Conventions wieder aufleben lassen, ist ja auch immer noch eine Frage, ob man für sich persönlich sagt, ja, ich gehe gleich am Anfang dahin, oder ob man eben erstmal sagt, nein, ich halte mich lieber erstmal zurück, gucke, wie sich das Ganze entwickelt, weil es ist ja schon ein großer Schritt, dann auch wieder in so eine Halle mit vielen Menschen zu gehen. Da würde ich eher ins Kino gehen, aber das geht ja momentan leider auch nicht. Ja, mal schauen, was noch kommt. Aber wir müssen sagen oder festhalten, ein Positives hatten die ganzen Absagen der Conventions. Und zwar dass der ein oder andere Anime-Fan viel Geld gespart hat für Anreise und Hotel und vielleicht auch Geld, das er am Messestand hätte ausgegeben. Von daher müssen wir versuchen, zumindest in den Absagen auch noch was Positives zu sehen. Das habe ich hiermit getan und naja, schauen wir mal, was nächstes Jahr kommt. Du hast ja eben auch ein bisschen angesprochen. Ich glaube, dass man muss sich ja auch ein bisschen von diesem Charakter dann noch verabschieden, den solche Conventions halt haben, mit Zusammensitzen, mit Leuten, die man noch nicht kennt, Freunde oder sonst irgendwen. So, das geht ja dann auch noch in, es ist ja immer noch Pandemiezeiten und das wird da auch nicht so ohne weiteres möglich sein, aber ja, muss man schauen, denke ich mal. Ja, wie, also Jens Spahn, unser Gesundheitsminister, sagt ja, er möchte gerne bis im Sommer 2021 Herdenimmunität herstellen mit den Impfmaßnahmen, die jetzt passieren, den freiwilligen Impfmaßnahmen. Und selbst wenn das erreicht ist, ist ja immer noch nicht abschließend geklärt, ob, wenn man geimpft ist, ob man den Virus dann nicht trotzdem auch noch übertragen kann, auch wenn man selbst nicht krank wird. Das, was ja dann trotzdem noch weitere Vorsicht gebieten würde. Das heißt also 2021, es wird wahrscheinlich mehr stattfinden, das gehe ich auch von aus, aber es sind normale Conventions, wie man das bisher gewohnt war. Also vor 2022 sehe ich da eben dieses Gefühl, was du gerade eben sagtest, mit so den Fans so zusammenzusetzen, allein vom gesundheitlichen Standpunkt, auch vom psychologischen Standpunkt her. Das wird nächstes Jahr noch nicht sein, auch wenn die Convention stattfinden. Was ja auch erstmal positiv ist, dass alle Conventions, die wir bisher angesprochen haben, außer die Dokumi, die hat noch keinen Termin, aber alle haben bis jetzt Termine, was ja gut ist, weil es ist, da muss man sich auch vor Augen halten, es ist nicht gesagt, dass wenn eine Convention ja nicht stattfindet, dass die das überlebt, finanziell gesehen, weil das ja ein herber Verlust ist. Und staatliche Hilfen hin und her und auch, dass Fans ihre Tickets dann nicht sich zurückerstatten lassen, sondern zum Beispiel sagen, ich übertrage mein Geld ins nächste Jahr und wandle das in ein Ticket um. Das habe ich zum, ich habe das persönlich gemacht bei der Animagic. Da habe ich mein Ticket in ein Ticket für 2021 umgewandelt. Und aber trotzdem, auch damit sollten wir erstmal froh sein, dass die Conventions überhaupt dieses Corona-Jahr überlebt haben und dann hoffentlich auch die nächsten Jahre überleben, weil es wäre schon wirklich schade, wenn dann eine Animagic sagt, wir haben ein Jahr lang unsere Einnahmen nicht gehabt mit einer Veranstaltung. Das heißt, wir haben nicht die Mittel, die Animagic weiter zu betreiben. Das ist ja auch etwas, was als theoretisches Szenario im Raum gestanden hätte. Und das ist bisher, zumindest bei den Conventions, die wir jetzt hatten, nicht der Fall. Sie haben Termine für nächstes Jahr und das ist erstmal gut, und dann hoffentlich mit entsprechenden Hygienemaßnahmen können die dann auch hoffentlich stattfinden. Konkret gucken wir dann im Convention-Plan entgegen der Leipziger Buchmesse am 27. bis 30. Mai tatsächlich. Die Leipziger Buchmesse und dann die Manga Comic-Con, die ja seit einigen Jahren damit dranhängt, findet normalerweise immer im März statt. Tatsächlich ist sie für 2021 jetzt aber für den 27. bis 30. Mai angekündigt, was dann erstmals kollidiert mit dem Japantag 2021 tatsächlich, der für den 29. Mai geplant ist, was für einige Fans bestimmt eine herzzerreißende Entscheidung bedeuten wird, die es bisher so noch nicht gab, was natürlich ein bisschen schade ist, aber die Leipziger Buchmesse ist ja jetzt außer der Manga Comic Con normalerweise thematisch nicht so die Überlappung mit dem Japantag, deswegen haben sie sich vermutlich da keine großen Gedanken drüber gemacht, aber jetzt speziell natürlich für uns als Community von Manga-Fans ist diese Überschneidung natürlich ein kleines bisschen unglücklich. Die Dokumi 2021 war ursprünglich angedacht für Pfingsten 2021, aber jetzt nach der Verschiebung in September, wo die Dokumi erst war. Laut dem Stand, den ich zuletzt gelesen habe, ist jetzt noch nicht bekannt, wann die Dokumi genau 2021 stattfinden soll. Also sie soll wohl stattfinden, aber einen genauen Termin gibt es bisher noch nicht. Die Animagic 2021 soll stattfinden vom 30. Juli bis zum 1. August und die Konichi 2021 vom 3. bis zum 5. September. Ja, die Sache mit Japantag und LBM, ein bisschen schade. Ich weiß auch noch nicht, ob und was ich davon besuchen würde. Bisher habe ich immer den Japantag besucht und die LBM trotz Nichtüberschneidung eigentlich nicht. Deswegen wäre ich vermutlich eher beim Japantag. wenn überhaupt, muss man ja sehen. Wir haben ja aus diesem Jahr gelernt, Sommer draußen gehen mehr Sachen und dann ist hoffentlich schon viel geimpft. Also vielleicht kann man da was besuchen und wenn nicht so viele Leute kommen, das muss dann sich ja auch in Grenzen halten. Ja, aber mal schauen dann. Mal sehen, Animagic, was dann möglich ist, wenn diese Convention stattfinden und Mitglieder des Con-Forums dabei sind, dann werden es bestimmt auch wieder im nächsten Jahr die Threads geben, entsprechend im Forum zu User-Treffen, dann natürlich auch mit Verantwortung. Und mal schauen, was sich dann am Ende besuchen lässt. Gut, dann verziehen wir uns ganz, ganz schnell aus dem echten Leben und wenden uns wieder den Leinwänden zu, an denen wir die ganzen Jahre hingen, nicht nur bei unseren fiktionalen Hobbys, sondern auch in unseren Berufen und Bildung per Zoom und anderen Services und gucken uns den Anime an, was es da dieses Jahr so bei ProSieben Max gab. Im Januar, tatsächlich in der News vom 1. Januar 2020, wurde verkündet, dass der purpurrote Liebesbrief Film 21 am 7. Februar bei ProSieben Max im Fernsehen laufen wird. Die nächste TV-Ausstrahlung der DetectiveCon-Filmreihe. Danach wurde es erstmal ein bisschen still bei ProSieben Max. Im April dann kam die News, es wird DetectiveCon-Material wieder auf ProSieben Max geben. Allerdings nur Wiederholungen, die ab dem 8. Mai gestartet sind und dann den Sommer überlang uns begleitet haben mit Wiederholungen der fünften Fernsehstaffel, die sogenannten neuen Folgen. Ich bin ganz ehrlich, ich habe ehrlich gesagt nicht nochmal eingeschaltet tatsächlich bei diesem Rerun, aber ich bin mir sicher, einige Fans konnten dann nochmal ein bisschen was nachholen oder beziehungsweise vielleicht hat es ja auch ein paar neue Fans erreicht. Ja, also ich habe die Zeit genutzt. Ich habe trotz allem nochmal die Folgen eingeschaltet, weil ja, für mich ist Conan was ganz Besonderes und deswegen habe ich auch gesagt, ja, hier Conan, die Prämisse hatte ich schon immer. Conan kann man immer wieder gucken, egal ob es draußen hell ist, dunkel, ob es schneit oder Sturm ist. Und deswegen, es gibt inzwischen so viele Episoden und deswegen habe ich mich ja wieder vor den Fernseher bzw. den Online-Streaming-Dienst von ProSieben Max gesetzt und dann die neuen Folgen mir auch noch mal komplett zu Gemüte geführt. Hat sehr viel Spaß gemacht. Für Freude bei den Fans hat bestimmt auch die folgende News gesorgt, die wir seitdem immer und immer wieder verlinken, nämlich ProSieben Max äußert sich zu neuen Folgen von Detective Conan und sie sagen, wir bleiben dran. Der Sender gab bekannt unseren Spruch, wir sind an neuen Folgen dran, könnt ihr wahrscheinlich schon nicht mehr hören, aber wir bleiben dabei und meinen es auch so. Anime zu importieren ist generell zeitaufwendig und in der aktuellen Situation wird es auch nicht leichter. Aber Detektive sind geduldig. Später im Jahr wartet auf jeden Fall schon mal ein #DetectiveConan Movie auf euch. Sternenaugen-Emoji, #Anime-Action. Zu dem Movie im Fernsehen kommen wir gleich noch. Aber das jedenfalls zumindest dieses Jahr an Bestätigung, dass Detective Conan, dass ProSieben Max weiterhin an der sechsten Staffel den neuen Folgen dann dran ist. Natürlich für jeden Fan in dieser Wüste, quasi in der Dürre an Nachrichten zur sechsten Staffel ein Wassertropfen, der die Fans zumindest ein bisschen beruhigt, aber die Fragen, wie gesagt, wir verlinken das immer und immer wieder, weil die Fragen, wann kommt die sechste Staffel, reißen auch nicht ab. Aber natürlich, wie ProSieben Max in dieser Meldung anspricht, die aktuelle Situation macht es nicht leichter und damals haben wir in den News-Podcasts dazu auch schon viel Verständnis gezeigt und ja, das ist die letzte Meldung in diesem Jahr dazu. Also es kam danach nichts mehr zu den neuen Folgen. Wie gesagt, alles glaube ich sehr verständlich, dass es da jetzt erstmal öffentlich nicht so vorangegangen ist. Ja, definitiv. Also, wir haben es, wie du schon eben angesprochen hattest, auch mehrfach in unseren Podcast immer mal wieder beleuchtet, diese Meldung und mal darüber gesprochen. wie wahrscheinlich sind die neuen Folgen, und wir haben ja auch ein bisschen aufgezeigt, die Schwierigkeiten, die hinter sowieso schon schwierigen Verhandlungen stecken, was da noch so alles drinsteckt, wenn man das jetzt alles online machen muss und nicht mehr die Möglichkeit hatte. Wir hatten da, glaube ich, mit Datenträgern, wo dann die CD nicht mehr rübergereicht werden kann, weil man sich nicht in der Kneipe treffen kann. Das muss dann jetzt alles per Post geschickt werden. Nein, aber es ist wirklich schwierig, glaube ich, und wenn ProSiebenMax sagt, sie sind dran, und sie hatten das ja noch versichert, dass sie es auch wirklich ernst meinen. Ich glaube es ihnen auch, dass sie sich da bemühen. Sie sehen ja auch durchaus die Nachfrage, so wie wir das ja auch immer wieder mitkriegen. Die Leute, die wirklich immer wieder da nachfragen, was ist jetzt mit der neuen Staffel, wann kommen jetzt nochmal die neuen Folgen? Ja, da muss man jetzt wirklich mal abwarten. Und ja, ob 2021 dann das Jahr ist mit der Krachermeldung, ja, bleibt zu hoffen. Aber wissen tun wir es aktuell noch nicht. Ja, aber ich persönlich fand es nochmal ein schönes Statement vom Sender auch, dass sie eben nochmal quasi nur die alte Meldung nochmal bestätigen, aber es gab überhaupt erstmal nochmal eine Reaktion und die Worte halt, ja, wirken auf mich sehr glaubhaft und auch, dass der Sender halt sagt, ja, Detektiv Conan ist für uns ein wichtiges Projekt. Wir sind daran interessiert, weitere Folgen auf Deutsch zu synchronisieren, nach Deutschland zu holen. Und ja, mehr können wir aktuell nicht sagen. Ist ja auch verständlich, aber das hat für mich sozusagen das Ganze nochmal bestärkt, dass der Sender das eben nicht einfach nur so gesagt hat und für die Conan einfach nur eine Serie ist, die sie halt zeigen. Und wenn die halt nicht mehr ist, dann ist die nicht mehr, dann wird die im Papierkorb geworfen oder recycelt oder so, keine Ahnung, sondern das brachte für mich nochmal so den Ausdruck, ja, Detektiv Conan ist eine gute Serie, wir finden die auch gut und wir wollen euch da gerne mehr bieten, bitten euch aber auch um Geduld und ja, die müssen wir jetzt mal wieder aufbringen. Bei ProSiebenMax lief dann bis zum 17. Juli eben die Wiederholung der fünften Staffel, 8. Mai bis 17. Juli. Als auf dem Sendeplatz danach kam ab dem 20. Juli nochmal eine Wiederholung von Magic Kaito 1412. Die 24 Folgen wurden nochmal ausgestrahlt vom 20. Juli bis zum 4. August. Danach ging es dann auf ProSiebenMax weiter mit dem Volleyball-Sport-Anime Haikyuu. Und seitdem ist bei ProSiebenMax erstmal wieder serientechnisch Funkstille eingekehrt. Auf dem Sendeplatz, wo Conan lief, laufen aber tatsächlich bald wieder neue deutsche Folgen von One Piece allerdings. Aber immerhin kann man damit sagen, ProSiebenMax ist weiterhin aktiv und kriegt es durchaus auf die Beine gestellt, ihre beliebten Serien auch mit neuen deutschen Folgen zu versorgen. Immerhin jetzt erstmal One Piece und dann bestimmt irgendwann danach, vielleicht nächstes Jahr, vielleicht aber auch ist übernächstes Jahr, muss man mal sehen. Aber es ist auf jeden Fall auch in unseren schwierigen Zeiten offensichtlich noch möglich. Und ich bin mir sicher, ProSiebenMax wird es auch für Con möglich machen. Wie gesagt, wir müssen geduldig bleiben und ich glaube, das kriegen wir auch alle gemeinsam hin. Wie er aber ProSiebenMax noch erwähnt hat, serientechnisch war es das erstmal mit Serien, aber sie haben ja in der News davor, dass sie dranbleiben, noch einen Movie erwähnt. Und die News dazu kam tatsächlich im Oktober, denn nachdem Film 21 ja dann im Februar die TV-Premiere hatte, haben sie im Oktober angekündigt, dass Film 22 am 13. November dann seine TV-Premiere bekommt um 20:15 Uhr. Und das ist auch dementsprechend dann passiert, womit wir bei der Filmserie mit ProSiebenMax ziemlich aktuell sind, so aktuell jedenfalls wie es geht. Ich nehme an, vielleicht dann Film 23, zu dem wir gleich noch kommen, ist ja dieses Jahr erschienen auf DVD und Blu-ray. Und dann ist die Chance wahrscheinlich ganz gut, dass wir ihn nächstes Jahr dann auf ProSiebenMax auch in der TV-Premiere bekommen. Sio, der Vollstrecker, Film 22. Kam in Deutschland auf DVD und Blu-ray am 16. September 2019 und jetzt eben am 13. November 2020 als TV-Premiere. Da können wir uns dann hoffentlich nächstes Jahr auch auf eine weitere TV-Premiere der Detektiv Conan Movies freuen. Vielleicht wiederholen sie die Filmreihe auch sogar nochmal. Ist ja auch immer eine Option und jetzt auch schon wieder ein bisschen her, dass sie jede Woche einen Film gezeigt haben. Das Also wenn ProSieben Max da ein bisschen Programm füllen möchte, dann haben sie da mit Conan ja quasi die perfekte Serie an der Hand, denn da jetzt mit 22 Filmen ist ordentlich Content da, den man zeigen könnte, wenn das gewünscht ist. Und ich bin mir sicher, die Conan-Fans würden auch da viel einschalten, aber das ist jetzt nur ein kleines bisschen Spekulation, aber ich bin mir sicher, ProSieben Max wird in Bezug auf unsere Conan-Serien, auf das Conan-Universum, auch im nächsten Jahr eine Anlaufstation bleiben. Ja, definitiv. Also dein Vorschlag klingt auch gar nicht so schlecht. Also die ersten, weiß nicht, 10 Filme quasi sind ja auch gar nicht so oft mal im Fernsehen gelaufen, die zu wiederholen. Also ich spiele mit dem Gedanken entweder, dass man sagt, okay, bis Ostern hin wiederholt man nochmal Filme oder halt in den Sommermonaten, wenn tendenziell die Leute, naja, eher draußen sind, wobei das ja in Pandemiezeiten auch eher fragwürdig ist, ob das so tatsächlich so ist. Ja, dass man sagt, okay, dass man es über den Sommer macht, oder halt tatsächlich erst am Ende des Jahres, dass man wirklich sagt, okay, wir zeigen tatsächlich Film 23 und wir machen dann so einen Filmmarathon bis dahin. Oder halt auch an einzelnen Feiertagen oder mehreren Feiertagen, die aufeinander folgen, das so war das ja auch mal in der Vergangenheit gewesen, dass man da wirklich so einen Komaglotz-Marathon macht, wo dann alle Filme gezeigt werden an einem Tag. Oder halt an mehreren Feiertagen hintereinander. Ja, muss man mal sehen. Ich glaube auch, ProSieben Max bleibt uns ganz sicher erhalten. Auch im neuen Jahr 2021 als der Fernsehsender, der uns mit Detektiv Conan ja, versorgen kann. Und ich finde auch gut, dass du angesprochen hast, nochmal One Piece die neue Folgen bringen. Also es zeigt auch wirklich, man ist dahinter, man ja, macht was und das finde ich wirklich gut und deswegen, das lässt mich wirklich dran glauben, dann zu sagen, okay, die werden jetzt 2021 nicht sagen, ach, Detektiv Conan, was ist das? Haben wir vergessen, weiß ich nicht mehr, was das ist und interessiert uns gar nicht. Also da mache ich mir kaum Sorgen, muss ich ehrlicherweise zugeben. Von daher, ich bin gespannt, was kommt. Ja, genau, ihr habt's gesagt, wir haben, oder ProSieben Max hat mit Conan genug Content, den sie wiederholen könnten. Und ich persönlich bin mir ziemlich sicher, dass wir zumindest Film 23, ist es 23? Ja, ne? Mit Kid und Makoto, dass wir das dann eben im kommenden Jahr irgendwann bei ProSieben Max sehen werden, weil, ja, wie gesagt, bisher sind alle Filme dort gelaufen, zumindest die neueren, die auf Blu-ray und DVD erschienen sind, und jetzt aktuell kommen wir ja gleich nochmal zu, ist ja auch der letzte Film, sag ich mal, in Deutschland erschienen, der letzte bekannte, ne? Und der wird dann bestimmt auch bei ProSieben Max dann auch wieder laufen. Auch im Jahre 2021 eine Anlaufstation für Con-Fans wird Kaze bleiben, denn zu denen gehen wir jetzt rüber. Anime in Deutschland, die Serien-News. Im Februar ist DVD-Box 12 erschienen. Im April dann nicht eine DVD-Box, sondern tatsächlich eine andere News. Wir werden doch sehr viele DVD-Box-News haben in diesem Segment. Aber im April in Bezug auf Anime On Demand eine News. Über Ostern hatte Anime On Demand ihren gesamten Katalog kostenlos zur Verfügung gestellt über das Osterwochenende. Und darunter betroffen natürlich auch alle Inhalte zu Detective Conan und Magic Kaito, die zu diesem Zeitpunkt auf Anime On Demand verfügbar waren, Movies, Specials und natürlich Serien. Und ich bin mir sicher, das war für viele Detective Conan-Fans, die vielleicht kein Abo gerade haben bei Anime On Demand, sondern sich zum Beispiel auch nur die Filme kaufen, bestimmt ein schönes Wochenende, wo sicherlich einiges gebinged wurde. Eben von mir angesprochene Komaglotzen, ja, ich glaube auch. Fand ich wirklich eine sehr coole Aktion, dass man das über das Wochenende oder über das Osternwochenende zur Verfügung gestellt hatte, auch mit Blick auf die Pandemie, nicht? Also, dass man da auch die Möglichkeit irgendwie hatte, dann zu sagen, okay, ja, soll meine Kontakte reduzieren, ich kann vielleicht über Ostern nicht wegfahren oder sonst irgendwas, was vielleicht angedacht gewesen war. Und dass man da ja, eine coole Alternative hatte für Anime-Fans, zu sagen, okay, könnt auch euch auf dem heimischen Sofa bequem machen und unseren Katalog durchstöbern und natürlich alle Conan-Filme nochmal, die Filme reingucken, die ihr noch nicht kennt und die Serie nochmal schauen. Also das fand ich wirklich, wirklich eine coole Geschichte und netten Zug von Anime On Demand. Ja, da kann ich Johannes nur zustimmen, weil alles, was ich sagen wollte, hat er gerade gesagt. Von daher, ja, sehr gute Aktion von Anime On Demand. Und wenn man das Osterwochenende wirklich zu Hause geblieben ist, weil man eben die engsten Familienmitglieder auch nicht sehen konnte, dann ja, wäre das oder ist das auf jeden Fall eine super Aktion gewesen. Und dann konnte man sich hinsetzen und die ganze Zeit zu Hause Anime gucken. Das ist eigentlich das, was ich das ja irgendwie auch sehr oft mache. Deswegen war das eine sehr gute Idee. Gerne mehr davon. Anfang April wurde dann auch bekannt, dass die 13. DVD-Box verschoben wurde. Die 13. DVD-Box von Kase beginnt dann die fünfte Staffel. Sollte ursprünglich am 2. April 2020 erscheinen. Diese Box wurde dann verschoben auf den 2. Juli 2020. Und dann im Mai kam die Meldung, dass die 14. DVD-Box danach am 6. August 2020 erscheinen soll, beziehungsweise das wurde so im Kase-Shop gelistet, wo dann einen Monat später im Juni klar wurde, die DVD-Box wird auch verschoben, dementsprechend wurde dann auf Oktober verschoben. Wahrscheinlich war das einfach mit der vorherigen Listung noch einfach alte Daten, weil sonst wäre ja DVD-Box 13 im Juli und dann DVD-Box 14 schon im August. Das war ein bisschen unwahrscheinlich. Nun ja, hat sich dann ja aber alles geklärt. Im Juli, am 2. Juli ist dann tatsächlich DVD-Box 13 erschienen. Im August dann hat Anime On Demand den Release der fünften Detective Conan Staffel begonnen. Das hängt ja immer davon ab. Wir hatten es in der Vergangenheit schon mal, dass der Veröffentlichung von Anime On Demand, wo jeden Sonntag zwei Folgen neu online gestellt werden, dass diese Veröffentlichung die Veröffentlichungsstand der DVD-Box nicht überholen darf. Das wurde vermieden, weil eben im Juli Box 13 rausgekommen ist. Und so konnte Anime On Demand im August dann nahtlos mit Episode 334 den Release der fünften Staffel beginnen. Im Oktober dann kam DVD-Box 14 raus, wie angekündigt. Und im Oktober wurde auch bekannt, dass DVD-Box 15 laut Kase dann am 14. Januar 2021 relativ zu Beginn und relativ zeitgleich mit einem Manga, der dann erscheint, uns ins neue Jahr führen wird, DVD-Box 15 mit der fünften Staffel. Ja, wir haben dementsprechend ein relativ schönes Jahr erwischt für die DVD-Veröffentlichung. Die ist nahtlos weitergegangen, die wurde quasi nicht behindert. Wir haben die neue Staffel erfolgreich gestartet in DVD-Form und auch in Anime-on-Demand-Form. Drei Boxen sind erschienen. Und auch wenn es manchmal ein bisschen weniger Folgen sind, ist es, glaube ich, immer noch ein Highlight für viele Detective Conan-Fans, diese Folgen jetzt auch endlich physisch zu besitzen, die neuen Folgen der fünften Staffel. Ja, da kann ich dir nur zustimmen. Also ich bin ja auch ein großer Freund von Blu-ray und DVD-Sammlungen, weil ich eben ab und zu mal ja von schlechtem Internet begleitet wurde und dann der Streaming-Film nicht so geladen hat oder du dann nur die ersten 5 Minuten einer Conan-Episode sehen konntest und dann ging es nicht weiter, weil die Verbindung irgendwie gehakt hat oder so und deswegen ja freue ich mich sehr, jetzt die bislang ja alle Boxen soweit zu besitzen und dann da eben jederzeit die kompletten Episoden schauen zu können, ohne auf irgendwelche Internetverbindungen angewiesen zu sein. Gerade auch wenn die mal ausfällt oder man halt kein Internet hat, ist das dann immer ein bisschen doof. Und deswegen, ja, freue ich mich sehr, dass Kase das inzwischen so weit vorangetrieben hat und hoffe auch, dass sie es in Zukunft auch weiter betreiben werden und ja, wir vielleicht irgendwann mal den kompletten japanischen Stand aufholen. Oh Gott, wie viele Boxen werden das wohl werden? Wir sind gespannt. Ziemlich viele wahrscheinlich. Ja, ich würde mich freuen, wenn Kase dann irgendwie nochmal nach Box 15, vielleicht noch 16 und dann vielleicht schon 17 ankündigen würde. Das wäre ja mal was, wo ich sagen würde, da würde ich mich erstmal mit zufrieden geben, bevor DVD-Box, weiß ich nicht, 70 angekündigt wird. 70. Nein, keine Ahnung, aber ja, nee, ich finde es toll, dass die Serie so jetzt konstant weiter veröffentlicht wurde, hoppala, und wir dann im nächsten Jahr auch gleich weitermachen mit Box 15. Und ja, freue ich mich und hoffe dann, dass es bald weitergeht mit 16, 17. Das wäre wirklich schön, wenn es das im nächsten Jahr noch geben würde. Aber Lass hat natürlich auch die Problematik angesprochen, dass die Anime-on-Demand-Veröffentlichung, dass die DVD nicht überholen darf und so weiter und so fort. Naja, wir müssen abwarten, aber ich bin schon gespannt. Das könnte wirklich Bewegung in die Sache mit neuen Folgen reinbringen. Wenn dann auch der Publisher Interesse daran hat, zu sagen, hey, jetzt, wo wir alle DVD oder alle Folgen veröffentlicht haben auf DVD, jetzt könnten wir auch wieder Nachschub, damit es weitergeht, organisieren. Und dann wird sich mit ProSieben Max abgesprochen und dann gibt es neue Folgen. Und dann, naja, träumen darf man ja noch. Und ich glaube, das war sehr gut, dass das doch trotz der Verschiebungen, die stattgefunden haben, so zügig weitergegangen ist. Ist eine gute Sache. Ja, und ich würde auch sagen, die DVD-Boxen verkaufen sich, denke ich mal, bei Kase ganz gut, weil ich glaube, sonst hätten sie die vielleicht schon eingestellt, wenn sich das nicht lohnen würde. Von daher, ja, könnte das dann natürlich dann auch weitergehen. Natürlich immer abhängig davon, inwieweit sie denn überhaupt die, ja, weiteren neuen Folgen noch synchronisieren gerade oder die Verhandlungen der Rechte voranschreiten. Daran hängt es natürlich erstmal, ja, im ersten Sinne dann und dann irgendwann DVD und so, aber ist auf jeden Fall gut, dass das läuft. Also ich erinnere mich noch Jahre zurück, da war von so einer DVD-Veröffentlichung nur zu träumen und jetzt ist es gerade Wirklichkeit und das macht mich sehr glücklich, ja. Man darf nicht vergessen, die DVD-Boxen begleiten uns von Kase jetzt auch schon ziemlich lange. Am 17. März 2017 ist die erste DVD-Box mit den ersten 34 Folgen veröffentlicht worden, als es dann eben auch noch keine fünfte Staffel überhaupt erst gab. Und das war ja damals so Teil der Renaissance, in dem es dann immer weitergegangen ist, wo es dann hieß, dann werden alte Folgen wiederholt im Fernsehen und dann werden alte Folgen auf DVD rausgebracht und irgendwann hieß es dann, jetzt kommen neue Folgen im Fernsehen, neu synchronisiert und jetzt kommen die neuen Folgen auf DVD und sie kommen auf Anime On Demand und so ist das dann ja alles über die letzten Jahre alles ins Rollen gekommen, wo man wirklich, das muss man sich auch mal klar machen. Ich hab auf die Liste geguckt und ich dachte mir, 2017, meine Güte, das ist bald 4 Jahre her und wenn wir dann jetzt die fünfte Staffel bald abgeschlossen haben mit DVD Box 16 dann, das ist dann schon wieder auch eine ziemlich lange Zeit, die man sich gar nicht so richtig bewusst macht. Ich hatte es nicht mehr im Kopf. Ist Ich krass. glaube, das Problem ist dabei, dass die Zeit davor war halt einfach länger, wo wir gar nichts hatten. Also wie vor ist, also diese MVE-DVD-Veröffentlichung, wie lange sind die denn schon her? Ja, und dann hatten wir ja so lange Ebbe und dann kommt einem jetzt diese Zeit, wo jetzt Kase die DVDs veröffentlicht. Ja, das war doch erst vorgestern so nach dem Motto. Also die Zeitspanne kommt einem dann viel kürzer vor. Ja, es ist interessant, dass du das so jetzt nochmal so einordnest mit 2017, jetzt haben wir schon 2021. Ja, es werden schon ziemlich lange DVDs veröffentlicht. So jung und frisch ist das gar nicht mehr. Aber wenn man dann sich dann nochmal vor Augen führt, wie lang denn die Zeit davor war, wo wir nichts an irgendwas hatten. Ja, kein Conan im Kino, kein Conan auf DVD und nichts. Dann wird es tatsächlich. Ja, keine Ahnung, dann wird man sich das erst bewusst, dass auch diese Zeit von 2017 bis jetzt auch nochmal lang ist. Also, ja, hatte ich auch noch nicht so drüber nachgedacht, hast recht. Aber finde ich einen spannenden Gedanken. Man kann abschließend nur festhalten, es ist echt wieder es ist eine gute Zeit, ein Detektiv-Conan-Fan zu sein. Wir sind schon wirklich an allen Fronten quasi in Deutschland inzwischen wieder so, ich will nicht verwöhnt sagen, aber wir werden so gut versorgt mit allem im Prinzip, was wir uns wünschen könnten, im Anime-Bereich und auch im Manga-Bereich. Und nach diesem harten Jahr, nach diesem schlimmen Jahr, ist es, glaube ich, mal ganz gut, sich zu auch mal im Rückblick darauf zu besinnen, was man dann doch alles bekommt und was man hat. Und wie Johannes das sagte, ich glaube, wir haben nach dieser langen Zeit, die es ja war, aktuell auch immer noch sehr viel Grund, glücklich darüber zu sein, über den Stand von Detective Conan in Deutschland. Da leisten ganz viele Seiten ganz tolle Arbeit und wir als Fans haben ganz, ganz wenig Grund, uns überhaupt über irgendwas zu beschweren. In welchem Bereich man sich dementsprechend auch nicht beschweren kann, ist der Bereich zu den Filmen, die von Kase veröffentlicht werden, Anime in Deutschland. Ein so großer Block, dass wir ihn dieses Mal ein bisschen aufgeteilt haben. Also wir gehen jetzt nicht ganz chronologisch durch, sondern chronologisch nach Thema. Erstes großes Thema dieses Jahr Filme in Deutschland war Film 23, von dem bekannt wurde, dass er am 30. Juni ins Kino kommt mit deutscher Synchro, wurde angekündigt im Februar. Und an diesem Termin wurde tatsächlich auch festgehalten, wie wir gleich noch dazu kommen. Im März wurde angekündigt dann, wann die DVDs rauskommen. Am 21. September DVD und Blu-ray, der Home Media Release. Und im Mai dann auch nochmal die Bestätigung, Film 23 wird wie geplant am 30. Juni im Kino laufen. Wir hatten ja dann den Lockdown in den vorhergehenden Monaten, aber da kamen dann die ersten Lockerungen teilweise. Nicht überall, denn teilweise im Juni waren in manchen Bundesländern die Kinos tatsächlich noch zu. Aber wir begannen langsam den Corona-Sommer der Lockerungen, der uns überhaupt nicht geschadet hat und der uns nicht furchtbar auf die Füße fällt. Nein, nein, nein, das war alles richtig so. Im Juni dann auch die Veröffentlichung des deutschen Trailers, wo man sich zum ersten Mal die Synchro anhören konnte. Im Juni wurde auch bekannt, dass Cinemax im Vorfeld zu Film 23 nochmal alte Filme erneut ins Kino bringt. Zuerst hieß es aus einer ersten Meldung, es wären drei Filme, Film 21, 22 und der Lupin vs. Conan-Film. Dann wurden es nur zwei Filme, eben Film 21, 22, quasi einer pro Woche als Countdown auf eben den großen Termin am Ende Juni, 30. Juni, Film 23 im Kino. Über das wir ja viel und kontrovers hier auch im Concast gesprochen haben, ob man hingeht oder nicht. Ich war nicht da und ich bereue es ehrlich gesagt auch nicht. Nö, also würde ich mich anschließen. Ich war auch nicht da und ich habe es auch nicht bereut. Der Film kam ja noch im selben Jahr raus, wurde veröffentlicht. Ja, Juni wurde er gezeigt. Was haben wir dann? Juli, August, September. Ja, also das war jetzt auch nicht so lange, bis dann die Veröffentlichung auf Anime On Demand oder auf Blu-ray passiert ist und DVD. Von daher war das jetzt nicht so dramatisch, obwohl Kino im Kino was Besonderes ist. Nee, obwohl Conan im Kino was Besonderes ist, klar. Du hast es auch angesprochen, wir haben es intensiv diskutiert. Es war dann jedem selbst natürlich jedem selbst überlassen, ob er es hingeht oder nicht. Ich meine mich auch zu erinnern, dass bei mir so war, dass hier die Kinos noch zu hatten und dann erst später aufgemacht haben und der Film ist ja dann auch immer später nochmal gezeigt worden, ein paar Mal. Also es war alles ja doch ein drunter und drüber, muss ich ehrlich sagen. Fand da das eine oder andere nicht so gelungen, auch von Seiten von Kase, wie man es gemacht hat und dass man keine Online-Tickets angeboten hatte. Aber das müssen wir jetzt nicht im Detail alles wieder ausbreiten, haben wir schon genug. Wen es interessiert, darf gerne mal in die entsprechenden Podcasts dazu reinhören. Oder hat sie vielleicht schon gehört und weiß genau, worüber wir jetzt gerade reden. Ja. Ja, das mit dem Online-Ticket bei Anime On Demand für die Filme, das war auch eine super Aktion, die ich mir auch gerne in Zukunft noch wünsche, weil ja, die Pandemie ist immer noch allgegenwärtig, wird uns auch weiterhin noch begleiten und tut es aktuell jetzt in diesem Moment gerade auch wieder. Und ja, es tat mir auch damals echt so ein bisschen weh, Conan, den 23. Film nicht im Kino sehen zu können. Und ja, aber ich habe mich dann eben auch dagegen entschieden und gesagt, nein, Gesundheitsschutz geht über alles. Und da es kein Online-Ticket bei Anime On Demand gibt, werde ich mich in Geduld üben. Habe ich vorhin schon mal gesagt, ja, Conan-Fans müssen sich oft in Geduld üben. Hier dann so auch bei dem Film. Und ja, wir werden es bestimmt gleich nochmal hören. Inzwischen haben wir den Film auf Blu-ray und DVD und können ihn jederzeit inzwischen genießen. Da war es dann, ja, ich denke mal, die vernünftigere Wahl, nicht ins Kino zu gehen und sich irgendwelchen Gesundheitsgefahren auszusetzen und den Film man jetzt im heimischen Kino in Sicherheit, mit Abstand abgeschottet und alles Corona-konform gucken zu können. Mit desinfiziertem Popcorn, ja. Ja, genau. Genau, das konnten Fans ab dem 19. September, da ist der Film nämlich auf Anime On Demand erschienen und dann planmäßig am 21. Dezember als Disc und Disc-Version. Und dann nochmal am 22. September gab es ein paar Zusatzvorstellungen für Film 23, nämlich in den UCI-Kinos. Die waren nämlich eine Kinokette, die sich entschieden hat, nicht zum frühestmöglichen Zeitpunkt aufzumachen und dementsprechend den 30. Juni als Termin dann verpasst hat. Da waren sie noch geschlossen. Und dann am 22. September haben sie nochmal diese Veranstaltung quasi nachgeholt. Wie gesagt, 22. September, einen Tag nach der DVD- und Blu-ray-Veröffentlichung. Und dann, naja, Da könnt ihr auch in den Podcast reinhören, haben wir diskutiert, wie sinnig das war oder nicht. Ich glaube, unser Fazit war insgesamt, naja, eher nicht so sinnig. Aber gut, wenn UCI damit glücklich war, dann hat sich das bestimmt für die Kinokette gelohnt. Dann kommen wir zum Themenblock Lupin vs. Conan, The Special. Im August wurde erstmals bekannt, dass das TV-Special Lupin der Dritte vs. Detektiv Conan in Deutschland erscheinen soll. Ein TV-Special von 2009, der Vorgänger von Detektiv Conan, von Lupin vs. Detektiv Conan The Movie. Hatten wir auch schon öfter erwähnt, dass wir hier in Deutschland den zweiten Teil zuerst bekommen haben, aber naja gut, immerhin bekommen wir ihn überhaupt, das TV-Special. Im September wurde dann bekannt, dass bekannte Lupin-Synchronsprecher auch wieder mit an Bord sind beim Special, was bestimmt alle deutschen Fans sehr gefreut hat, weil wir wissen ja, wie wichtig Synchros für den deutschen Markt sind und wie viele Synchro-Liebhaber unterwegs sind. Dementsprechend war das da bestimmt eine wichtige News. Im Dezember dann kam ein deutscher Trailer, wo man sich auch einen Eindruck von der Synchro machen kann, konnte. In Kasis Livestream wurde der prämiert und dann am 3. Dezember erschien Lupin der Dritte vs. Detective Conan The Special in Deutschland auf DVD und Blu-ray. Ja, sehr schön und ja, hat mich echt gefreut, dass wir quasi zur Teil 2 dann auch Teil 1 bekommen haben. Und das war für mich ja auch so ein kleines Highlight, weil wir ja jahrelang diese Specials nicht hatten und immer nur vom Conan Wiki oder so dann mal drüber gelesen hatten, dass es das gibt. Und ja, für mich war das damals immer so, oh ja, da gibt es irgendwas und das geht irgendwie Filmlänge und das muss ja eigentlich was ganz Tolles sein, aber man kann es ja nicht gucken, weil wir hatten es ja damals nicht, ne? Also damals ist schon Jahre her, wo ich da vor dann saß. Und ja, jetzt, Jahre später, ist es Realität und ja, man kann es jetzt wirklich gucken und ja, hat mich sehr gefreut, einmal aus persönlichen Gründen und dann eben auch ja aus Synchronliebhabergründen, dass die Sprecher geblieben sind und aus Sammlerherzgründen, weil man jetzt zu Lupin auch jetzt Teil 1 und Teil 2 in der Sammlung hat und dass das alles vollständig und komplementiert wurde. Ja, und das ist auch sicherlich wieder dieser Entwicklung geschuldet, die Lasse vorhin nochmal aufgezeigt hatte, mit seit 2017 geht's los mit den ja, DVD-Veröffentlichungen und so weiter. Und natürlich der Ausstrahlung, auch im Fernsehen, ProSiebenSat.1 hat da auch seinen Beitrag zu geleistet, dass solche Dinge dann überhaupt erst erscheinen können. Ja, auch im Jahre 2020, das wirkt dann fort und dann sieht man, okay, die Marke ist stark genug, um auch solche ja, Crossover nach Deutschland zu bringen. Mit Lupin und man hatte das dann natürlich auch kopiert mit der Marke Lupin. Also, wir wissen ja alle, dass Kase aktuell auch diese Lupin-OVAs nochmal veröffentlicht oder, weiß nicht, doch, ich glaube, nochmal neu veröffentlicht und neu oder beziehungsweise auch neu herholt. Auf jeden Fall, es gibt neue Lupin-Veröffentlichungen oder Wiederveröffentlichungen und das ist natürlich dann auch dieser Sache hier geschuldet. Also, man hat hier versucht, dann zwei Zugpferde quasi aufzubauen. Finde ich einen guten Schachzug, weil wir als Conan-Fans davon profitieren. Besonders möchte ich aber auch nochmal darauf verweisen, wir haben auch ein Unboxing gemacht, aber findet ihr auf unserem YouTube-Kanal zu Lupin the Third vs. Detektiv Conan the Special. Wer da mal reinschauen möchte, was denn in dem ja, in der Blu-ray-Fassung drin ist, kann da gerne mal reingucken. Und ja, insgesamt muss ich sagen, nee, finde ich super, dass man auch sowas mittlerweile in der Lage ist, das hier herzuholen und dass sich das auch scheinbar lohnt. Man hat ja mit The Movie erstmal so, ich würde jetzt mal sagen, Testballon gemacht und dann jetzt mit dem Special, dass man das dann irgendwie doch sich wirklich so gelohnt hat und dass die Community da so das so gut findet, dass sich es auch für den Publisher lohnt und wenn das eine Win-Win-Situation für alle ist, why not? Gut, dann machen wir weiter mit dem Thema Film 24. Ja, auch im Bereich Anime in Deutschland, Filme bei Kase, ist Film 24 tatsächlich schon ein Thema. Erstmals im Oktober, als eine Kino-Webseite zu früh das Programm für die Kase Anime Nights 2021 veröffentlichte, was wir natürlich als findige Detektive ganz schnell gesehen haben, bevor die Seite runtergenommen wurde, wo Film 24, The Scarlet Bullet, als Teil der Kase Anime Nights für den 25. Mai 2021 angekündigt wurde, mit deutscher Synchro, was, wie wir später dazu noch kommen, relativ nahe am japanischen Kinostart, verlegten Kinostart wäre, denn für 24, kleiner Vorgriff, wurde auch in Japan verschoben wegen Corona. Und dann im November kam die offizielle Bestätigung von Kase, Film 24 wird in der Tat im Mai im Kino laufen, mit deutscher Synchro, alles richtig. Und dann Ende November kam nochmal das Update, dass der Kinostart tatsächlich auf den April, auf den 27. April vorverlegt wird. Da wurde einmal der Slot getauscht, weil der Publisher, der japanische Lizenzgeber, wünscht sich einen weltweit relativ gleichzeitigen Kinostart. Und deswegen wurde auch der deutsche Termin nach vorne gelegt, wodurch wir den 24. Film schon keine 2 Wochen nach japanischem Kinostart im Kino mit deutscher Synchro sehen können, wenn es die Umstände erlauben, natürlich nur. Was so natürlich auch nur wegen der Corona-Pandemie möglich ist, weil der Film in Japan eben verschoben wurde um ein Jahr und deswegen Zeit da war, um Synchronarbeiten da tatsächlich schon zu erledigen und Lizenzen zu verhandeln. Und wie wir in mehreren News-Podcasts auch schon erwähnt haben bisher, das ist in Sachen Kinoveröffentlichung und in Sachen allgemein in der Veröffentlichung von DirectiveCon in Deutschland ein weiterer extrem großer Meilenstein, den wir hier erreichen. Ja, definitiv. Also das ist bemerkenswert, mehr als bemerkenswert, dass wir so kurz nach japanischem Start im deutschen Kino, in deutscher Synchronisation, das ist ja auch nochmal besonders hervorzuheben, ja, den Kinofilm sehen können, den aktuellen. Also das ist wirklich ja, Wahnsinns-News. Ja, für mich ist es einfach unglaublich, und ich kann es auch bis heute immer noch nicht glauben, dass es tatsächlich so stattfinden wird, weil man kennt es eigentlich, nur so, die Japaner kriegen den Film als erste vorgesetzt und wir müssen ein Jahr warten, bis wir ihn dann in deutscher Synchro sehen können. Und wenn wir dann mal Glück hatten in den vergangenen Jahren, dann hat man ihn mit Untertiteln schon mal irgendwie vielleicht 6 Monate nach Japan Start gesehen oder so. Und das jetzt im kommenden Jahr, ja, das wäre ein weltweites Highlight sozusagen. Und dann, ja, dann auch gleich mit deutscher Synchro. Also ja, das wäre absolut traumhaft. Und ich hoffe, dass man, an wenn das wirklich so kommt, dass dann die Kinos auch offen haben. Weil das muss man eigentlich erlebt haben. Das sprichst du eigentlich was Wichtiges an, aber wir hatten das ja auch schon in anderen Reihen diskutiert, auch als wir die News veröffentlicht hatten und darüber gesprochen hatten, dass natürlich ist das ja auch pandemisch, wenn man das so betrachtet, schwierig, weil es eben in den April vorverlegt worden ist. Und wir erinnern uns, im letzten Jahr waren da zu diesem Zeitpunkt die Kinos geschlossen, ja, und sie sind auch aktuell geschlossen. Wer weiß, dass, ob es im April aufmacht. Also das ist sowas, dass diese Meldung, die eigentlich für sich genommen absolut phänomenal ist, sehr trüb, muss man sagen. Diese pandemische Lage, die uns dann leider vom Jahr 2020 ins 2021er Jahr folgt, das ist wirklich, ja, ganz schwierig. Und du hattest, oder Olli und ich, wir hatten es schon angesprochen mit diesen Online-Tickets. Also wenn es das geben würde als Alternative, und darüber sollte man wirklich, wirklich nachdenken, wenn man im April einen Kinofilm zeigen möchte, dann weiß ich nicht, also dann wäre das für mich absolutes Top-Ding, wenn es das Online-Ticket geben würde. Ansonsten muss man aber auch sagen, ich meine, Kase hätte jetzt schon angekündigt, dass für den Januar oder die Kase Anime Night, dass da schon die ersten Veranstaltungen wieder gestrichen worden sind, beziehungsweise und dann auch die Disc-Releases nach hinten verschoben wurden. Von daher, weiß ich nicht, ob sowas nochmal geben wird, so ein Anime-Online-Ticket. Oder ob man dann sagt, ach nee, wir hätten es euch gerne gezeigt. In Japan ist es vielleicht möglich, weil da die Kinos geöffnet sind. In Deutschland leider nicht. Ihr seht es dann doch erst im September frühestens. Und dann, oder im, weiß ich nicht, im August. Und dann kommt kurz danach schon im September dann der Disc-Release oder so. Das wäre halt natürlich dann ärgerlich, wenn man jetzt die Möglichkeit hätte, es zu machen. Andererseits, ja. Ach, ich weiß nicht. Also ich würde mich eigentlich total freuen über diese News. Das ist sicherlich wäre sogar meine Highlight-News dieses Jahr, aber so diese Umstände drumherum, muss ich sagen, sehe ich das ganz, ganz schwierig und sehr problematisch. Und ob man dann, ich meine, wenn es stattfinden würde, dann wäre das ja auch so ein Kassenschlager, wo alle Conan-Fans hingehen und so. Das sehe ich wirklich immer noch nach wie vor sehr problematisch. Auch Hygienekonzepte hin oder her im Kino. dann müsste man schon mehrere, weiß nicht, Termine haben im April, wo man den Film zeigt, damit nicht alle auf einmal dann ins Kino gehen und es zu viele im Kino werden. Also ich weiß nicht, ich bin da doch zu sehr skeptisch, leider, was mir dann wirklich diese Vorfreude auf diesen Film ja, sehr vertrübt. Ja, das stimmt. Also das, was du gesagt hast, kann ich auf jeden Fall so bestätigen. Also Carsey hat auf ihrer Webseite, glaube ich, war das in einem Newsartikel von denen geschrieben, dass sie ja eigentlich mit der Anime Night im Januar starten wollten. Aufgrund der Pandemielage haben sie das jetzt auf März verschoben. Und ja, dann bleibt natürlich abzuwarten, wie sich die Pandemielage halt entwickelt. Also die wird ja nicht von Februar auf März einfach verschwinden. Und die Frage ist ja auch immer noch, ich bin da nicht gut genug informiert, wie die Pandemielage in Japan ist. Weil es kann ja auch sein, dass in Japan eben die Kinos im April, wenn der weltweite Start sein soll, dass die da dann eben auch geschlossen sind. Und dass das vielleicht auch alles gar nichts wird. Also ja, von daher nochmal die Variante mit dem Online-Ticket. Also es wurde auch wohl von einigen Lesern der Verschiebungsnews von Kase eben aufgebracht, dass das wohl eine gute Idee war und ob das vielleicht mal wieder reaktiviert wird, aber da habe ich bislang keine weiteren Informationen zu und nichts weiter gelesen. Ja, bleibt die Frage, ob sie es denn nochmal machen. Wünschenswert wäre es auf jeden Fall, weil ja, wie gesagt, bei Anime on Demand von zu Hause aus dieses Ticket, das kann sich jeder kaufen und dann auch jeder gucken. Und ja, das habe ich ja auch schon beim letzten Conan-Film bemängelt, dass es da halt nicht so umgesetzt wurde, weil da war es ja so, hey, Conan startet im Kino, jo, dann kommt er auch nur im Kino und Ticket-Variante online gibt's nicht mehr. Und na, das finde ich bis heute so schade. Ich befürchte aber, dass eben die Einzigartigkeit dieses Events und dieser nahe, na, diese Nähe zum japanischen Rele Kino, zum japanischen Kinostart, ist ja nicht mal der japanische Release irgendwie auf Disc, sondern der Kinostart. Ich befürchte, dass diese Umstände dann auch dem Anime On Demand Online-Ticket im Falle von Detective Conan wahrscheinlich sehr im Weg stehen werden. Das ist. Also, viele waren ja überhaupt erstaunt, dass der Film überhaupt mit Synchro so kurz danach läuft, weil Japaner sind ja eigentlich eher, also die japanischen Filmverleiher, sind ja eigentlich eher notorisch darin, Sachen nicht zu früh rauszugeben, meistens, aus Angst vor Leaks oder so, oder vor Piraterie. Und das Kase Online-Ticket wäre dann natürlich, ja, ob. Das ist halt die andere Seite, die man dazu beleuchten muss, eben der japanische Lizenzgeber. Und den sehe ich da vermutlich noch als größtes Hindernis. Weil wahrscheinlich würde Kase das am liebsten auch machen. Ich unterstelle denen das jetzt einfach mal, dass sie, wenn sie könnten oder dass sie wollen, dass sie das eigentlich auch geht, eben in so einer schwierigen Lage. Weil ich hoffe mal, sie haben daraus gelernt mit dem Sommer und nur weil es im Kino dann laufen kann, dass man nicht trotzdem eine Alternative anbieten kann. Aber gerade auch der japanische Lizenzgeber sehe ich da als riesiges Problem. Auch wenn es nur die deutsche Synchro ist, das heißt, wenn es aufgenommen wird, irgendwie per Screen Capture, also ist ja möglich, allen DRM-Maßnahmen zu trotz, die so eine Plattform hat, kann man das irgendwie immer abgreifen. Und dann ist es zumindest nicht verwendbar für den japanischen Markt. Also sie können es nicht dann hier in Deutschland raubkopieren und dann online stellen für Japan mit japanischer Synchro. Das heißt, das wäre vielleicht ein Argument, wo man sagen könnte, ja, ist nur die deutsche Fassung, ist also bedroht den japanischen Markt nicht. Aber ja, ich stimme Johannes dazu. Es wäre eigentlich mit die größte, highlightigste News. Aber der Umstand, der ist eben der Umstand, die Pandemie, der diese News überhaupt erst möglich macht, durch die Verschiebung in Japan, macht es gleichzeitig auch so bitter, dass man sich da gar nicht richtig oder nur eingeschränkt drauf freuen kann. Was sehr, sehr, sehr schade ist, aber ja. Einerseits toll, einerseits blöd, liegt da eben nah beieinander und bin mir auch noch ganz, ganz unschlüssig, was die Sache angeht. Wo man sich aber sicher sein kann, dass Dinge passieren, ist Amazon. Denn auf Amazon gibt es auch News zu den Filmen in Deutschland. Amazon Prime hat nämlich jetzt die Filme 11 bis 20 auf Prime Video zur Verfügung. Also auf Amazon Prime Video, nicht Amazon Prime, dem, wo ihr alle eure Serien gucken könnt und wo ihr ein Abo habt. Da ist es nicht drin, sondern bei Amazon Prime Video, wo man das kaufen kann, wo man Filme tatsächlich, man kauft sie dann und dann kann man sie sich immer angucken und muss kein Abo verlängern. Kennen vielleicht manche auf Amazon nicht mehr, wegen Prime. Da wurden zuerst im April Film 11 bis 14 und 16 veröffentlicht und dann im Juni Film 15 und 17 bis 20. Keine Ahnung, welche lizenztechnischen Tücken da jetzt für diesen zerstückelten Release gesorgt haben, aber am Ende des Jahres können wir jetzt sagen, Film 11 bis 20 sind jetzt auf Amazon Prime Video. Film 1 bis 10, die waren bisher schon verfügbar, die wurden im August 2017 auf der Plattform zur Verfügung gestellt. Man muss aber dazu sagen, dass das Angebot auf Amazon Prime Video immer noch ein bisschen fragwürdig ist, beziehungsweise ein bisschen sehr teuer. Denn man kann den Film nur kaufen. Es gibt keine, normalerweise gibt es eine Laienoption auch bei Amazon Prime, die man ja zum Beispiel auch von Anime On Demand kennt. Die gibt es bei Amazon Prime Video für die Detektiv-Con-Filme nicht. Andere Filme haben das, Con nicht. Und verfügbar sind die Filme in SD- und HD-Qualität. Wenn man die SD-Variante kaufen will, dann darf man 14,99 € bezahlen. Und wenn man die HD-Variante kaufen will, dann muss man 19,99 € bezahlen. Die ersten 10 Filme sind nur in der 14,99 € SD-Variante erhältlich. Was auch im Vergleich, ich habe jetzt mal einfach mal als, und die japanische Fassung ist nicht dabei, es ist nur Deutsch auf Amazon Prime Video. Als Vergleich habe ich jetzt einfach mal Weathering With You aufgerufen, den neuesten Film von Makoto Shinkai, dem Macher von Your Name. Da gibt es Deutsch und Originalsprache. Man kann ihn leihen für 5 € und kaufen für HD 10 € und SD für auch 10 €. Also SD und HD-Preis ist gleich in dem Fall, 10 € und leihen HD 4,99 €, leihen SD 3,99 €. Und dann hat man 30 Tage Zeit, um ein geliehenes Video zu starten, 48 Stunden uns anzusehen. Das alles ist bei DetectiveCon nicht verfügbar und die Filme sind auch noch teurer. Was das Ganze ein bisschen unattraktiv erscheinen lässt im Vergleich zur Anime-on-Demand-Veröffentlichung, was vielleicht nicht unbedingt überraschend ist, denn Anime-on-Demand ist die Hausplattform vom Publisher Kase. Einerseits wundert es nicht, dass die Veröffentlichung auf Anime-on-Demand deutlich attraktiver ist. Andererseits ist es natürlich auch ein bisschen schade für Amazon Prime-Kunden, aber wenn es Fans gibt, die nur auf Amazon unterwegs sind und die Filme gerne digital haben wollen, dann gibt es jetzt zumindest eine Möglichkeit dafür. Ich bin immer noch ein bisschen fassungslos über diese Veröffentlichung mit 11 bis 14 und 16 und dann 15 und 17 bis 20. Also das ist wirklich, das muss mir mal jemand erklären, warum das so gemacht werden musste. Und ja, ich weiß nicht, also was da dafür gesprochen hat, das so zu machen. Ich werde es nicht verstehen. Also welche schlauen Köpfe da dahinter stecken. Das Drumherum, was auf Prime noch verfügbar ist und wieder oder was und das Anime on Demand attraktiver ist, schön und gut, aber ja, keine Ahnung. Also diese Veröffentlichung, wie man es gemacht hat, das verstehe ich nicht. Und naja, jetzt ist es so, dass alles da ist, was man da bis dahin gucken kann, bis 20, aber Nee. Also die schlauen Köpfe, die sich das überlegt haben oder gesagt oder den Fehler nicht gesehen haben, dass das so passieren wird, die muss man mir echt mal zeigen. Also das ist ja wirklich. Ja, ich bin einigermaßen sprachlos. Vielleicht war ja da gerade Schneechaos oder so. Und deswegen, weil der Film im Schnee spielt, haben sie gesagt, nee, können wir nicht machen, weil hier weltweit Schneechaos oder in der Stadt, wo die saßen oder so, keine Ahnung. Vielleicht. Ich hoffe, wäre wenigstens eine Begründung, es so zu machen. Ich fürchte, wir werden es nie erfahren. Vielleicht hat er das auch einfach nur als Gag gemacht. Man weiß es nicht. Vielleicht fällt es ja gar niemandem auf. Ich mag die 15 nicht. Ja, Film 16 ist so gut, der muss unbedingt zuerst veröffentlicht werden. Da geht's um Fußball. Nee, oder? Geht's um Fußball? Weiß ich nicht mehr. In Film 16 geht's um Fußball. Gut, dann kommen wir zu einigen diversen sonstigen Meldungen, die wir das Jahr über noch hatten. Im März wurde in Conantown in Tottori eine neue Conan-Statue veröffentlicht. Es ist eine Statue von Conan, die ihn zeigt am Ende von Kapitel 1, die ikonische Szene, wo die Wachmänner mit den Taschenlampen auf ihn leuchten und er ist erstaunt darüber, dass sie ihn als Kind ansprechen. Die ganz klassische Statue. Dann im März wurde bekannt, dass Kazé einiges neues Merchandise veröffentlicht, nämlich Tassen. Es gibt 4 Detektiv Conan Tassen zu kaufen. Wow, mit Motiven mit Conan Ran, Sonoko und Masumi, diversen Conans, dann eine Szene aus dem Kyoto-Fall im Anime und Manga, beziehungsweise das Motiv ist jetzt speziell aus dem Anime, aber halt ein Manga-Fall ursprünglich. Und dann noch ein Bild mit Kaito Kid und Lupin, dem Hund, und Conan und ganz 4 tolle Tassen. Das ist wirklich das Highlight. Dieses Jahr, da muss ich alles drunter unterordnen, befürchte ich, die dann für den Juni angekündigt wurden. Im Mai erschien dann in den USA Episode 1 auf Blu-ray durch einen neuen DVD- und Blu-ray-Publisher hat Conan da ein neues Zuhause quasi gefunden mit Synchro und tatsächlich auch, so wie ich das bisher gehört habe, mit japanischen Originalnamen. Und auch wenn es unter dem Titel Case Closed veröffentlicht wurde, war wohl auch ein Wendecover dabei, wo Detective Conan auf Englisch tatsächlich drauf stand. Und inzwischen wurden auch weitere Filme angekündigt für den US-Release, mit Synchro auch der späteren Filme, also unter anderem Film 21, ich glaube, der ist auch schon sogar draußen. Da ist also in den USA tatsächlich auch wieder Bewegung drin, was natürlich ganz schön zu hören ist, wenn Conan wieder mehr weltweiten Appeal auch hat. Man muss ja sagen, Conan ist ja einer dieser komischen Anime, die ja immer in Japan groß war und dann im Rest von Asien und in Europa, aber in den englischsprachigen Ländern ja nie den Durchbruch hatte. Und da quasi den ganzen Anime-Manga-Boom in den USA und im englischsprachigen Raum quasi ausgesetzt hat, mehr oder weniger freiwillig. Und dass da jetzt wieder Bewegung reinkommt, ist ganz schön, da kann man sich bestimmt als englischsprachiger Fan drauf freuen, denn wenn wir denken, wir hatten es in Deutschland schwer, oh boy, in den USA, wenn man in den USA-Fan ist, das ist wirklich noch eine viel größere Dürre gewesen. Selbst im Manga-Bereich. Uff, uff, uff. Aber jetzt geht es eben wieder bergauf. Schön zu hören. Im Juni endlich erhältlich. Die 4 Detektiv-Con-Tassen, wie angekündigt, sie sind erschienen. 4 tolle Tassen, aus denen man Kaffee trinken kann, wenn man möchte. Oder Tee oder Orangensaft, wenn man Conan isst. Toll. Und dabei kann man auf Kaito Kid gucken. Was anderes habe ich mir niemals gewünscht in meinem Leben. Also, ich habe sie mir das gekauft. Will ich sehen. Und ich sogar gleich 3 Stück. Ich glaube nur die. Dreimal Kaito Kid. Nein, nein, ich habe, glaube ich, Conan, den konnte ich mir nicht zu oft angucken. Der ist ja in, weiß ich nicht, 5 Posen drauf oder so. Den habe ich mir nicht geholt. Aber alle anderen habe ich mir geholt. Und dann kann ich halt mal Abwechslung reinbringen und kann mir mal heute auf Kaito Kid gucken und morgen dann auf Masumi und ja, dann ein bisschen Abwechslung reinbringen. Aber hey, immerhin gab's Merchandise. Ja, bei mir ist es noch auf der Liste, die Tassen. Ich wollte mir die Tassen auf der Convention holen, aber... Welche Convention? Wir hatten ja vorhin schon gehört, dass wir nicht wissen, was das ist. Ich wünsche mir immer noch ein Comeback von den Kalendern in Deutschland, aber ich befürchte, das ist erstmal noch nicht wieder so weit. Im September dann tatsächlich eine relativ große News, nämlich der Detektiv Conan Runner, Race to the Truth, der ja letztes Jahr gestartet war, ein Autorunner-Mobile-Spiel, wurde tatsächlich eingestellt dieses Jahr nach ungefähr knappem Jahr. Scheint das Spiel, obwohl ich einige Fans kenne, hier gerade auch zum Beispiel auf unserem Discord-Server. Und ich glaube, Philipp hat es ja auch relativ viel gespielt, die beim Spiel durchaus mit Freude dabei waren, Ja. auch wenn es gab natürlich auch Kritiker. Aber insgesamt einfach ein bisschen schade, dass das nur so ein Jahr gehalten hat. Weil gerade, wenn es auch Kritiker gab, viele gesagt haben, die speziellen Artworks, die für die Events und Charaktere und so angefertigt wurden in der App, da waren eigentlich ganz schick. Und insgesamt war es an Fanservice ein ganz gutes Produkt, wenn auch nicht unbedingt ein gutes Spiel. Und deswegen insgesamt eine News, wo man sagen kann, schade, das hätte ich gern weitergesehen, auch wenn ich es persönlich nicht gespielt habe. Ja. Ja, und ich hätte es gerne weiter gespielt. Also, das war wirklich ja, wie gesagt, es war nichts Großes, wie du schon sagtest. Es ist einfach nur so ein Jump-and-Run-Spiel gewesen, wo du so Diamanten und so eingesammelt hast und über Hindernisse gesprungen bist. Mehr war da nicht, aber dadurch war es auch ein nettes Spiel für zwischendurch. Und das habe ich immer gerne angeworfen und bin da mal für ein, zwei Level durchs Bild gerannt und dann mit den Conan-Charakteren und dann hatten die auch noch alle besondere Fähigkeiten, sondern ist das Conan mit dem Skateboard lang gedüst oder so und ja, das war ja, war schon cool, vor allen Dingen auch, weil wir ja in Deutschland kaum Detektiv-Conan-Spiele haben und da dachte ich dann, hey, dieses Mobile-Game, ja, das ist gut gestartet, das läuft und es gab ja auch immer wieder interne Events und so. Und dann hat mich das echt überrascht, dass auf einmal es hieß, ja, nee, gibt's nicht mehr. Definitiv. Das war eine ganz komische Wendung, sage ich mal, oder eine sehr unerwartete Wendung, dass das passiert ist. Hatte mich persönlich sehr überrascht, weil ich ja auch den Eindruck hatte, ohne jetzt Zahlen zu kennen, aber auch was man so hier mitbekommt, dass es im deutschen Markt den einen oder anderen gab, der es halt gespielt hat. Ja, und deswegen war es überraschend und ich vermute nach wie vor, das ist meine Hauptvermutung, dass es lizenzrechtliche Gründe hatte, dass vielleicht dann irgendwer vom Publisher mehr Geld wollte oder der Publisher mehr Geld wollte und für die Lizenz und dass dann Bushiroad gesagt hat, ah, nee, nee, so viel verdienen wir dann doch nicht damit. So, das ist so, glaube ich, das Wahrscheinlichste. Ansonsten kann ich mir das auch nicht unbedingt vorstellen. Ich muss sagen, diese Artworks, was man da so gesehen hat, sehen wirklich sehr schön aus, sahen sehr schön aus, die da extra dafür erstellt worden sind. Ich habe das Spiel auch nicht gespielt, aber das habe ich schon durchaus, kann man ja durchaus anerkennen, loben. Von daher war ich auch echt ja, überrascht, dass das so schnell auch eingestampft wurde und auch keine Möglichkeit mehr gab, wie Olli schon sagte, es noch nachher irgendwie zu spielen, sondern dass das Ding einfach komplett abgestellt worden ist und ja, Ende Gelände. Bei Crunchyroll konnte man hingegen nochmal das Mystery kickoffen, quasi, wie es Crunchyroll selbst schreibt, denn sie haben neu veröffentlicht die ersten 42 Episoden des Anime. Das ist ja alles so ein bisschen kompliziert gewesen in den USA, beziehungsweise mit der englischsprachigen Veröffentlichung, weil da war ja noch lange Zeit Funimation drin und die haben ja die Lizenz irgendwann verloren. Und jetzt ist das sowieso alles nochmal anders, weil Sony ja Funimation gekauft hat. Und ich meine, jetzt hat Sony ja inzwischen auch dann Crunchyroll gekauft. Also ist doch alles wieder irgendwie unter einem Dach. Jedenfalls seit dem 17. September sind die ersten 42 Detective Conan Folgen da, beziehungsweise Case Closed Folgen, verfügbar. Und zwar überall außer hier bei uns auf Crunchyroll, denn wie sie hier selbst schreiben, ich wiederhole es gerne nochmal, wie damals im News-Podcast, die Territorien, in denen die ersten 42 Folgen auf Crunchyroll zur Verfügung gestellt werden, sind Nordamerika, Südamerika, Zentralamerika, Afrika, Ozeanien, der Mittlere Osten, die GUS-Staaten und Europa, außer französisch und deutsch sprechende Teile von der EU und Europa allgemein, weil das betrifft schon auch die Schweiz. Also da sind wir in einer sehr, sehr exklusiven Gruppe an Leuten, in denen das nicht zur Verfügung gestellt wird. Auch vermutlich aus lizenztechnischen Fragen. Aber diese Liste ist sehr lustig, weil da steht quasi alles außer Deutschland und Frankreich und kleinere Teile von anderen Ländern. Ups. Naja. Dann wurde auch noch in Japan eine weitere Statue veröffentlicht. Diesmal eine Statue von Conan und Kaito Kid. Sie stehen quasi mit dem Rücken zueinander und gucken sich über die Schulter, posieren cool. Die Statue wurde eingeweiht auch in Tottori in der Konnentown bei der Gosho-Aoyama Manga Factory in der Nähe, natürlich Corona-gerecht enthüllt. Und bestimmt ganz nett, wenn man da wäre, was aktuell sich alles als schwierig gestaltet. Und dann als Abschluss der sonstigen News noch im Oktober eine News von Peppermint Anime, die ja Lizenzhalter sind von Magikaito 1412 der Anime-Serie. Denn dort wurde jetzt nochmal ein Komplettset der zweiten Kaito Kid-Serie veröffentlicht diesen Oktober. Wenn man dann also einen besonderen Fable hat für den Meister Dieb, dann kann man hier nochmal zuschlagen, wenn man dann bisher noch keine Veröffentlichung von Magikaito 1412 seinen eigenen nennen konnte. Gut, dann kommen wir zum Bereich Manga in Deutschland. Da ist dieses Jahr auch einiges passiert, wurde auch einiges veröffentlicht. Im Februar, am 6. Februar, erschien Bourbon on the Rocks, der Sonderband zu Toru Amuro, beziehungsweise Rei Furuya, beziehungsweise Bourbon und so weiter. Den wir natürlich auch in einem Concast-Themen-Podcast besprochen haben. Das werde ich jetzt noch einige Male sagen, denn beim Manga sind wir immer ganz vorne mit dabei und machen Themenpodcasts dazu. Das war einer der fünf dieses Jahr. Wenn euch also unsere ausführliche Meinung zu diesen, wenn ich jetzt das erwähne, interessiert, dann hört euch die entsprechenden Podcasts an. Hier nur als Kurzform. Hat uns gefallen. Im März wurde dann bekannt gegeben von Egmont Manga als Lizenznews, dass das Spin-off Zero's Tea Time, das sich auch um Toru Amuro und so weiter dreht, von Egmont Manga auch in Deutschland veröffentlicht wird. Ab Januar 2021 wird das Spin-off hierzulande bei uns erscheinen. Ranken sich schon länger die Gerüchte darum. Spin-offs gab es ja schon seit Mai 2018 in Japan und dementsprechend wurden dann Leute auch mal, haben dann auch inzwischen bei Egmont angeklopft, weil Toru Amuro ein sehr beliebter Charakter ist und gefragt, komm, kriegen wir das auch in Deutschland? Und Egmont hatte tatsächlich mal auf Twitter immer so ein bisschen angeteasert, ja, ach, mal schauen, wir haben es auf dem Schirm und so. Und jetzt aber wurde Nägel mit Köpfen gemacht und das Spin-off für Deutschland lizenziert. Ja, und auch unter dem Titel Zero's Tea Time, nicht wie der eine oder andere vermutet hatte, Zero's Teezeit oder Null's Teezeit. Nein, Zero's Tea Time ist der Titel. Finde ich gut, dass auch solche Spin-offs auch die Möglichkeit haben oder dass Egmont Manga denen auch die Möglichkeit gibt, hier zu erscheinen. Ja, freue ich mich auch sehr. Bin sehr gespannt, wie das sein wird. Ich persönlich kenne es jetzt abseits von Lass es berichten noch nicht und freue mich dann sehr, das zu lesen. Und ja, vielleicht machen wir da ja auch den einen oder anderen Themen-Podcast zu. Das erzählt uns vielleicht später die Glaskugel. Im April dann ist in Deutschland Band 97 erschienen, auch dazu ein Themenpodcast. Kurzfazit, wir waren nicht sonderlich begeistert, weil viele Fehler aus der Weekly-Veröffentlichung nicht behoben wurden. Das war sehr, sehr schade. Gleichzeitig im April wurde auch die Winter Edition angekündigt, ein neuer deutschland-exklusiver Sonderband, der uns später im Jahr, im November, erwarten sollte, passend zur Jahreszeit natürlich. Außerdem im April eine kleine Aktion im Egmont Shop, der E-Manga der Special Romance Edition, wenn man sich an diesen Sonderband erinnert, war vom 24. April bis zum 3. Mai günstiger. Statt 4,99 € hat man nur 1,99 € für diesen Sonderband bezahlt. Das heißt, wenn man ganz dringend noch den E-Manga von der Special Romance Edition gebraucht hat, waren diese 10 Tage der Zeitraum, wo man hätte zuschlagen können. Wenn ihr es nicht getan habt und ihr immer noch ein Special Romance Edition-artiges Loch in eurer E-Manga-Sammlung habt, dann müsst ihr wahrscheinlich jetzt doch 5 € wieder bezahlen oder auf die nächste Aktion warten, wenn sie denn kommt. Als ich die News zusammengestellt habe, war das so eine News, wo ich mir gedacht habe, ach ja, das ist passiert. Das war irgendwie komisch. So ein E-Manga, 3 € reduzieren für 10 Tage von einem Sonderband. Komisch. Naja. Im Mai dann ein neuer Sonderband wurde veröffentlicht, die Black Belt Edition zum Charakter Makoto Kyoko, ursprünglich veröffentlicht im Jahr davor in Japan eben passend zu Film 23, in dem Makoto eine größere Rolle spielt. Die ist jetzt auch zu uns nach Deutschland gekommen, dazu einen Themenpodcast. Sie kam eher so gemischt an, nicht wegen den Fehlern, sondern eben darum, weil Makoto jetzt nicht unbedingt der Charakter ist, der in vielen und spannenden Fällen auftritt. Aber nun gut, im September dann, nachdem man den Sommer eine kleine Sommerpause hatte in Sachen Manga, kam dann der Release von Band 98, den wir auch mit einem Themenpodcast begleitet haben und der ebenfalls wieder einige, viele Fehler hatte, über die wir uns lang und breit ausgelassen haben, was immer noch sehr schade ist, auch wenn wir gleich noch zu einem positiven Lichtblick in dieser Hinsicht kommen. Im September wurde dann auch die Lone Wolf Edition angekündigt, der Shuichi Akai Sonderband, der im April zum Filmstart von Film 24 gekommen ist, beziehungsweise zum geplanten Filmstart. Die wurde für Deutschland angekündigt für nächstes Jahr, für 2021. Das heißt, da reißt die Veröffentlichung an Sonderbänden nicht ab. Im Oktober hat conanews.org, also wir, dann exklusiv den Inhalt der Winter Edition enthüllt, an dem wir auch mitgearbeitet haben. Wie bei einigen anderen deutschen exklusiven Sonderbänden gab es dann die Möglichkeit einer Kooperation mit Egmont Manga und auf den Inhalt Einfluss zu nehmen. Das war sehr schön und im November erschien dann auch die Winter Edition. Dazu haben wir ebenfalls einen Themenpodcast gemacht und wir haben auf ConNews auf unseren verschiedenen Social Media Plattformen dazu ein Gewinnspiel gemacht. Und dann ist das Fazit unserem Themenpodcast tatsächlich ein positives gewesen, weil wir haben daran mitgearbeitet und haben uns kaufen lassen. Nein, natürlich nicht. Die Winter Edition hat nämlich einiges an Fehlern ausgebessert, die in den vorherigen Bänden dann enthalten waren, aus denen sie stammen, wo man hoffentlich daraus schließen kann, dass das Feedback, was wir lang und breit seit schon wirklich Jahren an Egmont Manga geben mit den Fehlern, wurde jetzt scheinbar endlich gehört und jetzt wurde auch tatsächlich nicht nur Besserung gelobt, sondern auch mal Besserung an den Tag gelegt. Und ich hoffe, dass das als Ausblick auf 2021 eine gute Nachricht ist, denn wenn man jetzt so insgesamt guckt, die Sonderedition ganz gut, toll, die Bände aber wirklich bei beiden, Band 97 und bei Band 98 in der deutschen Veröffentlichung dieses Jahr, leider durch die ganzen Fehler, die aus der Weekly-Version übernommen wurden, konnte man leider ein sehr bitteres Fazit ziehen, nur leider, auch wenn wir mit der Veröffentlichung an Japan so nah dran sind wie seit noch nie. Wir sind quasi auf aktuellstem Stand und aktueller könnten wir als Manga-Leser nicht versorgt werden und dann passiert aber sowas immer noch, wirklich seit mehreren Bänden und hoffen wir, dass wir nach diesem Jahresrückblick uns über solche Sachen in der deutschen Manga-Veröffentlichung hoffentlich nächstes Jahr keine Gedanken mehr machen müssen. Du hast eben gesagt, es wurden ja Fehler von Weekly übernommen, aber es wurden ja Verbesserungen durchgeführt, die es verschlimmert haben. Oh Mann, das ist mir gerade doch so durch den Kopf geschossen. Also da ist echt das Kind in den Brunnen gefallen bei den Bänden, den regulären Veröffentlichungen. Dieses Jahr war es wirklich besonders schlimm. Und umso besser war es das wirklich, um jetzt gleich den positiven Haken zu machen, um sich nicht darin zu verlieren in der Kritik, das hatten wir lange breit genug geäußert. Wenn es euch interessiert, was da alles schiefgelaufen ist, dann hört es euch den Themenpodcast an. Aber dass man es dann wirklich jetzt den Bogen zu schlagen in der Winter Edition dann besser gemacht hat, Besserung gelobt hat, da hatte sich da ja auch noch ein Fehler eingeschlichen, der dann so wahrscheinlich nicht geplant war. Aber das war, man hat auf jeden Fall gezeigt, ja, wir haben Fehler gemacht. Ja, wir haben gesagt, wir geloben Besserung. Und wir haben auch mal Besserung gezeigt. Und das ist auf jeden Fall ein Vorsatz. Den sollte man, den muss man mitnehmen ins neue Jahr 2021. Egal, was kommt, ob das die Shuichi Akai Edition ist oder ob das jetzt noch ein möglicher Band ist. Nee, oder Zero's Tea Time. Nee, also Fehlerveröffentlichung und so weiter. Da muss man ein Auge drauf haben, dass das nicht passiert und dass man da alle Fehler beseitigt, behebt, korrigiert, dass da nichts schief gehen kann bei den kommenden Bandveröffentlichungen. Diesen Vorsatz unbedingt, ganz unbedingt mitnehmen ins Jahr 2021 und alle Jahre, die da noch kommen mögen. Es tut der Serie so gut, einen fehlerfreien Band zu haben. Dann gegen Ende des Jahres hat noch die Seite Manga Passion ein bisschen Insider-Informationen veröffentlicht zum Thema Detektiv Conan in Deutschland. Nämlich haben sie veröffentlicht, dass die Serie 200 45.000 Sonderbände verkauft hat, also nur von den Sonderbänden, und dann noch, dass die Gesamtauflage von allen Detektiv-Conan-Büchern, die in Deutschland erschienen sind, also alles drum und dran, Short Stories, Manga, Sonderbände, Anime, Film, Comics, das ganze Universum, über 3,75 Millionen Bücher verkauft hat. Wir sind also kurz davor, die 4-Millionen-Marke irgendwann zu knacken in den nächsten Jahren. Und da hoffen wir natürlich, dass die Fans der Serie treu bleiben und diesen Meilenstein für Egmont Manga irgendwann tatsächlich erreichen. Außerdem wurde im Egmont Shop dann im November noch die einige Termine bekannt für 2021 für Manga-Veröffentlichungen, die ich hier auch nochmal kurz sagen möchte, weil wir sind ja ein Jahresrückblick, aber auch ein kleiner Ausblick. Band 99 soll erscheinen in Deutschland am 1. April 2021. Zero's Tea Time Band 3, 5. Mai 2021. Die Daten von Band 1 und 2 waren schon bekannt. Wie gesagt, der erste Band von Zero's Tea Time im Januar. Zero's Tea Time Band 4 am 1. Juli 2021. Die Lone Wolf Edition, die angekündigte Sonderband zu Shuichi Akai, auch am 1. Juli 2021, Doppelrelease immer noch angeblich. Und am 1. September Zero's Tea Time Band 5. Wie gesagt, immer noch die Einschränkungen gelten, dass Band 99 und Band 5 von Zero's Tea Time noch nicht in Japan veröffentlicht wurden und auch noch nicht angekündigt sind tatsächlich. Dazu habe ich im News-Podcast damals ein bisschen ausführlicher was zu erzählt. Und da werden bestimmt dann auch noch andere Sachen folgen, die noch nächstes Jahr vielleicht angekündigt werden oder veröffentlicht werden, weil es steht ja immer noch auch Band 100 aus, und Egmont hat auch schon angedeutet, dass sie bei Band 100 da auch schon im Auge haben und sich bewusst sind, dass das was ganz Besonderes ist. Und da muss man dann sehen, wie das in Japan läuft und dann, wie das in Deutschland umgesetzt werden kann. Gut, dann kommen wir zum Manga in Deutschland, zu den aktuellen Kapiteln, zu den Weekly-Kapiteln. Im August hatten wir da eine News dazu, dass Egmont Manga mal offensiv kommuniziert hat, dass es wegen persönlicher Probleme bei den Übersetzern, also persönliche Probleme, die zu einer Nichtverfügbarkeit geführt haben, dass da deswegen einige Kapitel von Weekly verzögert erschienen sind. Konkret betrifft das den Fall von Kapitel 1055 bis 1057, wenn ich mich recht erinnere. Und das war nicht die einzige Veröffentlichungsverzögerung in diesem Jahr, denn einige andere Kapitel tatsächlich auch immer mal wieder verschoben, und leider hat Egmont Manga in diesen Fällen dann nicht offensiv kommuniziert, sondern man musste nachfragen, und dann hat man hinterher entsprechende Erklärungen gehört, die auch alle sein können, aber es wäre natürlich schöner, wenn in Zukunft in jedem Fall einer Verschiebung das von Egmont Manga offensiv kommuniziert werden könnte. Zudem plagen uns auch immer noch Probleme damit, dass es auf manchen Plattformen verzögert erscheint, dass dann irgendwie bei Amazon erscheint das Kapitel gerne mal eine Woche später als auf einer anderen Plattform. Diese Probleme sind auch in diesem Jahr nicht in den Griff bekommen worden, aber insgesamt ist die Veröffentlichung von Detective Conan auch in diesem Jahr stabil geblieben, was natürlich gut ist. Wir haben nächstes Jahr das dritte Jubiläum von Detective Conan Weekly, worauf wir uns natürlich alle freuen und hoffen, dass es auch genauso weitergeht. Denn insgesamt, auch wenn sich damit Probleme einstellen und auch eingestellt haben dieses Jahr mit der Veröffentlichung, Übertragung von Weekly zu Bänden, ist natürlich Detective Conan Weekly ein toller Service, den ich eigentlich nicht verlieren möchte, und dementsprechend hoffen wir, dass, wenn wir jetzt auf das dritte Jubiläum zugehen, Weekly weiterhin stabil bleibt. Ja, auch hier gilt als Vorsatz mitnehmen ins nächste Jahr, wenn es Verzögerungen kommen, dann einfach klar kommunizieren. Da wird es keinen Shitstorm für geben, für viele Sachen, auch das mit den Übersetzern oder sonstiges. Wir haben da ja Verständnis für, kann immer mal sein, dass es irgendwas gibt. Und was das andere angeht, was Lars eben angesprochen hat mit diesen Veröffentlichungen, dass es da mal eine Woche später ist, da mal rechtzeitig, da mal dann wieder, aber doch nicht. Das sind halt so, ich nenne es jetzt mal Kinderkrankheiten, die man vielleicht im dritten Jahr langsam in den Griff bekommen kann, würde ich mir wünschen. Ansonsten, ja, ist Weekly wirklich ein sehr schöner Service, den ich auch nicht missen möchte. Und das, wir hatten ja auch schon mal ein Fazit gezogen nach einem Jahr und so weiter. Weekly ist wirklich ein schönes Projekt, und ich bin froh, dass wir es haben und dass wir wirklich so knapp nach Japan Veröffentlichung das legal lesen können. Dafür sind wir, glaube ich, auch alle gerne bereit, Geld für zu bezahlen, dass es so ist, und auch, dass die Übersetzung großteils sehr gut ist, wirklich sehr auf gutem Niveau, sehr schön gemacht worden ist. Ja, also das ist wirklich super. Deswegen, ja, mitnehmen ins neue Jahr. Kleiner Vorsatz, Verspätung, Verzögerung, bitte ankündigen und mal gucken, ob man das vielleicht mit den Online-Plattformen doch noch irgendwie in den Griff kriegen kann, dass es halbwegs gleichzeitig dann stattfindet. Ja, genau. Also Weekly ist super. Man freut sich immer über die neuen Kapitel und ja, die Bitte nochmal an Egmont, es ist ja hier, wenn irgendwas passiert bei Weekly, Verzögerungen, Ausfälle, Lizenzverschiebungen oder sonst was, alles kein Problem. Einfach kurz einen Tweet raushauen, dass man Bescheid weiß und das finde ich persönlich auch sehr wichtig. Es kann immer mal was schief gehen, sage ich immer, aber man kann über alles reden und wenn man dann Bescheid weiß, ja, dann ist es vielleicht ärgerlich, dass es verspätet kommt, 2 Wochen oder so, aber dann weiß man zumindest Bescheid und hängt halt nicht im luftleeren Raum darum und denkt sich, was, warum kommt es nicht? Es sollte kommen, es passiert gar nichts, es wird nichts gesagt und das ist einfach generell ein blödes Gefühl. Also lieber klarstellen und dass man Bescheid weiß und ja, dann kann man sich darauf einstellen und weiß, ja, es wurde gesagt, es kommt später und wir wissen Bescheid und ja, nicht so, ich warte jetzt und hoffe, es kommt und es kommt nichts und man fragt sich immer, was ist da los und, ne? Und ja, es ist ja nun nicht schwierig heutzutage im digitalen Zeitalter, dass man irgendwie mal kurz was dazu sagen könnte, also hoffe ich zumindest und würde mich freuen, wenn es dann auch in Zukunft halt so kommt. In Japan dann im April erschienen Band 98 und zwei Sonderbände zur Akai-Familie. Einmal die Shuichi Akai Edition, die als Lone Wolf Edition zu uns nach Deutschland kommt. Und die bisher für Deutschland noch nicht angekündigte Akai Family Selection. Die sind da im April erschienen. Der Film kam dann nicht mehr, kommen wir auch noch zu. Aber die Bände sind natürlich erschienen. Band 99 tatsächlich in diesem Jahr nicht mehr erschienen. Band 97 kam damals in Japan ja im Dezember. Dieser Dezember hatte aber kein Band 99 für uns. Da muss man schauen, wie es weitergeht. Im Bereich der Spin-offs im Manga noch als News in diesem Blog, bevor wir zu den Kapiteln kommen. Das Ende des Spin-offs Wild Police Story, welches am 18. November geendet ist in der Weekly Shonen Sunday. Und dann seine Bandveröffentlichungen bekommen hat am 18. Dezember und am 18. November. Und dieses Spin-off hat dasselbe Kreativteam dahinter aus Gosho Aoyama als Supervisor und Takahiro Arai als Zeichner und Schreiber. Wie Zero's Tea Time, das heißt, vielleicht sehen wir dieses Spin-off ja auch irgendwann in Deutschland. Im Bereich des Hauptmanga haben wir dieses Jahr 20 neue Kapitel gehabt. Das ist eins weniger als 2019, was aber ungefähr, würde ich sagen, im Schnitt liegt. Seit der Veröffentlichungsumstellung mit mehr Pausen seit 2018 ist ja so das ungefähr der Schnitt, den wir immer erreichen werden, wenn das so bleibt. 20 Kapitel ist ganz gut, das sind ungefähr so zwei Bände pro Jahr. Ist in Ordnung. Wir hatten fünf neue Fälle, genauso viele wie letztes Jahr. Nämlich, wenn wir einfach mal auf den Inhalt gucken, hatten wir Kapitel 1047 bis 1066. Da hatten wir einmal zu am Beginn des Jahres Masumis Gegengiftjagd und einige Flashbacks zu ihrer Mutter Mary. Dann hatten wir Amuro und Rumi auf der unheimlichen Farm, beides jeweils vier Kapitelfälle. Dann hatten wir zwei, drei Kapitelfälle mit Kogoro, der auf dem Klo festsitzt und Wakita taucht auf, Kanenore Wakita. Und dann ein Fall mit einem falschen Yusa Kokudo, der Kaito Kid ist, oder ist es doch jemand anders, der sich auf eine TV-Show vorbereiten muss in Zusammenarbeit mit Conan. Und dann der große Fall am Ende des Jahres, die Schlacht um Umizarojima, eine Insel, der eine sehr, sehr große Enthüllung hatte, tatsächlich am Ende noch, auf die wir im letzten News-Podcast nicht mehr eingehen konnten, weil Das kam tatsächlich erst danach, nach unserem Podcast, denn der Fall ist 6 Kapitel lang, hatte aber nach 3 Kapiteln eine fast einmonatige Pause und ging dann erst weiter. Mit den letzten 3 Kapiteln hatten wir bisher so auch noch nicht, aber wenn das eben nötig ist, um so einen 6-Kapitel-Fall zu machen, so be it. Der Fall am Ende des Jahres ist, glaube ich, da werde ich für jeden, der den Fall kennt, jetzt keine große Überraschung parat haben. Vermutlich das inhaltliche Highlight für viele Fans, unter anderem auch bei uns im Newsblog. Da hatten wir auch eine Umfrage als Teil unserer Jahresendumfragen. Was war dein DetectiveCon Weekly Highlight? Und mit 45% der Stimmen hat ganz deutlich dieser Fall gewonnen, die Schlachtung um Isarojima. Wobei man dazu sagen muss, dass die Umfrage war noch zum Zeitpunkt, mussten wir die schon machen, als der Fall noch nicht vollständig war. Das heißt, der große Hammer am Ende, war da noch gar nicht bekannt. Und trotzdem war der Fall schon mit Abstand bei unseren Fans, unseren Lesern der beliebteste Fall. Und ich glaube, auch wenn ich als von Hipster und sage, nicht nur die ganz großen Fälle, sondern andere Fälle haben auch was Tolles. Kann mir jetzt viel sagen darüber, was für gute Momente auch der Amuro und Rumi-Fall hatte und dass die Flashbacks mit Mary auch ganz toll waren. Kann ich viel darüber erzählen, aber ich glaube, für die meisten ist einfach der 6-Kapitel-Fall am Ende mit der großen Enthüllung das Highlight des Jahres und vielleicht sogar der letzten Jahre seit der großen Enthüllung, die wir damals im Dezember 2017 hatten. Ja, würde ich mich anschließen. Also, das ist sicherlich das Highlight des Jahres 2020 gewesen. Ja, mit absoluter Sicherheit. Die anderen Fälle, ob das jetzt der Fall Shuseko und die TV-Show ist, das ist ja nur so der Auftakt, wenn man so will. Der stinkt schon durch diese Struktur ab, dass er halt davor fällt. Und die anderen, ja. Na, also hat es angesprochen, Mary Flashbacks waren sicherlich das Highlight für mich. Ich mag Masumi auch sehr. Der Fall hat mir, das wäre so mein zweites Highlight so gewesen, aber selbst das stinkt schon ganz schön ab, muss ich sagen, gegen ja, diesen letzten Fall. Wir hatten schon viel drüber gesprochen, auch im News-Podcast und wie diese Entwicklung losging. Und wir haben auch an dem Fall ja tatsächlich auch einiges kritisiert, sei es jetzt die Action, schlechte Rätsel und so weiter. Aber man muss schon sagen, insgesamt ja, hat der Fall einiges auch zu bieten und deswegen ist er sicherlich zu Recht inhaltliches Highlight, aber auch so sonst Highlight als Organisationsfall, der hier die Story doch stark voranbringt und deswegen, ja, also auch alles drumherum war er sicherlich das Highlight. Also das steht, glaube ich, auch außer Frage bei mir und nein, steht außer Frage bei mir und die anderen Sachen, ja, die hatten auch ihre schönen Momente, aber kommen da wirklich, wirklich nicht dran. Ja, viel braucht man da nicht mehr zu bestätigen oder zu sagen. Also es war, ja, wie ich auch schon im News-Podcast gesagt habe, es war einfach nur absolut spannend, diesem letzten Fall zu folgen. Und man wollte, ich sag mal, den Manga oder das E-Book in dem Fall gar nicht mehr aus der Hand legen und ja, hat einfach nur gelesen und gelesen und ja, war mitten in dieser Story, in dieser Spannung drinne in diesem Kampf, Organisation, FBI und die anderen, und ja, hat einfach mitgefiebert und wurde überrascht und es kamen Wendungen und ja, einfach alles super und dann auch ja, das Ende und so. Also die anderen Stories hatten auch ihre Momente. Wie gesagt, ich fand auch die Vergangenheit von Mary, diese Geschichte, sehr schön, aber wirklich, ja, mitgefiebert, sage ich mal, habe ich wirklich nur bei diesem letzten Fall, wo ich es dann eigentlich gar nicht mehr erwarten konnte, dass es weitergeht. Und ja, da freue ich mich dann auch schon, wenn das dann auch in Manga-Form erhältlich sein wird. Und dann wird es vielleicht nochmal genauso. Mal gucken. Ja, dieser Fall wird dann ja zusammen mit 2 Kapiteln aus dem TV-Show-Fall einen Großteil von Band 100 in Anspruch nehmen, wo man natürlich dazu ahnen konnte, dass der Fall ein Highlight allein schon deswegen wird. Und ich fand, er war auch schon ein Highlight, bevor dann am Ende noch die große Enthüllung kam, die, wie ich finde, insgesamt narrativ so wie die große Enthüllung am Ende von 2017 so ein bisschen aus dem Nichts kam und für mich an dieser Stelle auch nicht nötig gewesen wäre, aber damit kann man durchaus noch arbeiten und das ist quasi ein ganz nettes Versprechen, was da noch kommen könnte und was da hoffentlich bald noch so alles an Manga-Dingen passiert, denn wir sind in der ganzen Storyline mit rum schon länger dabei, da waren jetzt einige Aoyama-Pausen drin, zwei gesundheitliche längere Pausen, deswegen kann man das von den Jahren her nicht ganz so gleichsetzen, aber wir bewegen uns mit einigen Schritten auf das Finale zu, auch wenn das vielleicht sogar noch ein paar Jahre dauert, also ein Jahr mindestens würde ich sogar noch sagen. Jedenfalls, wir sind schon mal für den Meilenstein Band 100 mit einem sehr guten Fall gerüstet und dann kommt jetzt noch drei Kapitel fehlen noch für Band 100. Die ersten beiden Kapitel, wie gesagt, noch vom TV-Show-Fall, sechs Kapitel dann von dem Umizarojima-Fall mit der schwarzen Organisation und dann fehlen noch drei Kapitel. Mal sehen, was da noch so kommt. Ein erster Anzeichen sagen, dass es ein Fall mit Heiji und Kasua sein wird. Das heißt, vielleicht dann auch im Band 100 wird dann am Ende auch nochmal die Romance bedient. Auch insgesamt, wenn wir jetzt als Highlight diesen Fall sehr klar herausstellen können, muss man dazu sagen, auch die anderen Fälle dieses Jahr, auch wenn sie nicht so einen Mitfieberfaktor hatten, waren auch insgesamt gute Fälle. Ich hatte bei jedem Fall Spaß, den zu lesen, auch wenn sie alle unterschiedliche Stärken und Schwächen haben. Und gerade, also wenn man eins sagen kann, dann, dass der Mystery-Aspekt dieses Jahr vielleicht ein kleines bisschen zu kurz kam, weil sowohl bei dem Rumi-Fall als auch bei dem Fall mit Wakita und auch dem Yusaku-Fall und auch der Schlacht mit Umizarojima, da sind alles so Mysteries dabei, wo man als langjähriger Detektiv-Conan-Fan entweder sagt, oh, das ist ja aber ein bisschen simpel, oder wo die Rätsel schon in das Territorium gehen, wo man sagt, das ist mir eigentlich ein bisschen zu blöd. Trotzdem aber finde ich, dass wir insgesamt in diesem Jahr auch wieder eine gleichbleibend gute Qualität erreicht haben. Und auch, dass der Output so stabil ist, also nur ein Kapitel weniger als im Vorjahr, das ist ja, würde ich als erwartete Schwankung nehmen, ist ja auch nicht selbstverständlich, weil auch wenn Mangaka sich natürlich leichter auf Homeoffice und so einstellen können, ist es natürlich trotzdem eine Umstellung, auch wenn Manga auch bei Gosho Aoyama insgesamt sehr viel digital passiert inzwischen, hat man ja trotzdem seine Assistenten meistens im Haus bei sich, wo man dann zusammen mit denen arbeitet, auch wenn man halt inzwischen an Computern arbeitet und nicht mehr mit Tinte an Zeichentischen vorrangig, ist es natürlich trotzdem eine Umstellung, die jetzt vorgenommen werden muss. Und soweit ich weiß, war das bisher nicht der Fall. Und eigentlich, es gibt auch immer noch die Doppelbetten da, oder Hochbetten quasi, in Gosho Aoyamas Studio, wo die Assistenten dann schlafen, wenn sie da irgendwie die Fälle durchpowern müssen. Und das wird jetzt nicht mehr passiert sein zu Zeiten der Pandemie, aber trotzdem wurde ein relativ gleichbleibender Output sichergestellt und auch die zeichnerischen Qualitäten des Manga haben darunter keineswegs gelitten. Böse Zungen würden jetzt vielleicht sagen, dass die schreiberische Qualität gelitten hat, aber da würde ich nicht zustimmen insgesamt, auch wenn man natürlich Dinge kritisieren kann. Hoffen wir, dass es nächstes Jahr so bleibt, dass Gosho Aoyama natürlich gesund bleibt, das hoffen wir jedes Jahr, Klopf auf Holz, und dass es mit Detective Conan weiterhin so gut weitergeht. Gut, dann kommen wir nochmal zur spoilerfreien Zone. Im Februar wurde ein neues Best-of-Album für den Anime angekündigt, welches am 25. März erschien. The Best of Detective Conan 6 heißt es und beinhaltet auf zwei CDs einmal Opening 39 bis 51 und Opening 48 bis 61, was zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dann die aktuellsten Openings und Endings waren und einfach mal als große Compilation alle der letzten Jahre zusammengefasst, falls man sich dann als Detective Conan-Fan dauerhaft von diesen Songs berieseln lassen möchte, hatte man hier jetzt die Gelegenheit dazu, immer wieder schön sowas zu sehen. Viel Maikuraki dabei, wer hätte es gedacht? Apropos Openings und Endings, wir hatten im Januar tatsächlich, das war noch News vom letztes Jahr, weil die da erst angekündigt wurden, neue Openings und Endings. Und die sind das meiste im Jahr über geblieben tatsächlich. Im Juli, also nach 6 Monaten, kam die News, dass ein neues Ending kommen wird, nämlich Hoshi Ai von der Band All at Once, welches dann am 1. September, 1. August gestartet ist. Und dann im September wurde angekündigt, dass es auch ein neues Opening geben wird, Opening 52, Just Believe You, auch von der Band All at Once, die relativ neu sind, welches dann wiederum am 3. Oktober gestartet ist. Und diese beiden Lieder begleiten uns jetzt auch seitdem bis Jahresende. Und damit sind wir insgesamt anime-technisch auf einem Vorjahresniveau, was die Openings und Endings angeht. Zwei neue Lieder pro, also zwei neue Openings, zwei neue Endings jeweils. Und von der Qualität der Songs her haben unsere Fans auch eine relativ eindeutige Meinung. Wir haben gefragt, was ist dein Lieblingsmusikstück aus 2020? Und da mit 42% haben die meisten Leute für Opening 51 gestimmt, Makana Lip, was am 4. Januar ganz zu Jahresbeginn gestartet ist. Mit einem deutlichen Abstand, danach kommt erst Just Believe You mit 26%, finden unsere Fans Makana Lip am besten dieses Jahr, und da würde ich tatsächlich unseren Lesern zustimmen. Ich fand das Opening insgesamt doch am besten dieses Jahr. Ja, würde ich auch mitgehen. Hat mir gut gefallen. Hat einen tollen Rhythmus drinne. Heißt nicht, dass. Also, ich muss sagen, ich finde auch Just Believe You nicht schlecht. Gefällt mir eigentlich auch sehr gut. Ist so ein bisschen natürlich dann immer Geschmackssache, was man mehr mag. Und bei mir wird es jetzt auch tendenziell eher Richtung dem Opening 51 gehen. So. Von daher, ja, weiß ich nicht. Bin auch mit Just Believe You wirklich zufrieden. Dann hatten wir im Oktober noch eine traurige Nachricht, denn Kusei Tomita, der japanische Sprecher von Jiroshi Suzuki, ist verstorben im Alter von 84 Jahren an Folgen eines Schlaganfalls. Er hatte seit 2015 die Rolle inne, nachdem 2014 der frühere Sprecher von Jirokichi Ichiro Nagai bereits verstorben ist und hatte damit die Rolle des Jirokichi von Folge 746 bis 984, die tatsächlich erst nach seinem Tod ausgestrahlt wurde. Posthum quasi Veröffentlichung hatte er die Rolle des Jirokichi in der Detektivkonan-Serie inne, hatte auch ihn in einem Film gesprochen und seit 40 Jahren war er im Synchronbereich tätig, hat in Doraemon, dem titelgebenden Charakter Doraemon, einer legendären japanischen Kinderfernsehfigur, seine Stimme geliehen und ganz viele andere Charaktere synchronisiert in Japan, viel zu viele, um sie jetzt hier an dieser Stelle aufzuzählen. Und natürlich, es ist ein sehr trauriger Verlust. Es ist ja auch vor nicht allzu langer Zeit der Synchronsprecher von Genzo Nakamori verstorben. Und das heißt, da im Bereich, die beiden waren ja auch immer ein Duo, immer öfters. Und jetzt ist auch Kusei Tomita dann verstorben. Und er wird wahrscheinlich auch dann irgendwann neu besetzt werden. Das heißt, Jirokichi wird seine dritte Stimme bekommen. Und an dieser Stelle bleibt nur zu sagen, Ruhe in Frieden. Gut, dann kommen wir jetzt zu den Filmen in Japan, beziehungsweise nur zu einem Film, der normalerweise an dieser Stelle in den Jahresrückblicken reden wir über zwei Filme, weil der Film, der im Vorjahr angekündigt wird, kommt dann raus und am Ende des Jahres kommen die ersten News zum neuen Film fürs nächste Jahr, nicht so dieses Jahr, denn wer hätte es gedacht, auch in diesem Bereich spielt Covid-19 eine ganz große Rolle. Zuerst alles ganz normal wie gewohnt im Januar das Kinoposter veröffentlicht, dann im Februar der finale Trailer zum Film wurde veröffentlicht und dann ging es ja schon so langsam los und man hat sich gefragt, was ist denn jetzt in Japan mit Film 24 und dann wurden ja auch die Olympischen Spiele verschoben und tatsächlich relativ kurz vor Filmstart erst, Anfang April, wurde Film 24 offiziell auf unbestimmte Zeit verschoben, während alle anderen Franchises, die normalerweise in diesem Golden Week-Zeitraum veröffentlichen, schon gesagt haben, nee, wir verschieben, hat Conan noch am längsten mitgewartet. Sogar so lange, dass einen Tag nach der Bekanntgabe, dass es verschoben wird, noch die Shonen Sunday erschien, wo fett auf dem Cover der Film für den Film, ursprünglichen Filmstart beworben wurde, weil sie die News so kurzfristig kam und die Entscheidung zur Verschiebung so kurzfristig kam, dass sie da die Magazine waren halt schon gedruckt. Und das ging dann noch so in den Handel alles. Das war insgesamt kein gutes Krisenmanagement, was da von den Filmproduzenten in einen Tag gelegt wurde. Weil, also, die haben scheinbar wirklich noch sehr lange an einen Kinostart geglaubt. Was dann. Also, ich war wirklich erleichtert, als die News kam. Habe ich damals, glaube ich, auch im News-Podcast gesagt, dass es verschoben wird, dass Con endlich auch diesen Schritt gegangen ist. Hätte auch schon früher drauf kommen können. Im Juni wurde dann bekannt gegeben, dass der Film auf April 2021 verschoben wurde. Also kein Kinostart verzögert im Herbst oder so, sondern gleich einfach gesagt, okay, wir verschieben es einfach komplett um ein Jahr insgesamt. Und dann hat sich das, und jetzt im Dezember wurde der Film offiziell neu angekündigt, quasi für den 16. April 2021, 11 Tage vor dem Start in Deutschland, dem Kinostart, wenn es denn passiert. Und ja, was mit Film 25 ist, darüber spricht keiner. Wahrscheinlich einfach dann 2022, einfach ein Jahr pausiert. Ja, und damit der Newsblock zu den Filmen in Japan quasi zusammengefasst. Da hat in diesem Bereich hat Covid-19 wirklich ordentlich reingescheppert und alles durcheinander gewirbelt. Aber auch wenn ich die Filmemacher durchaus kritisiere, dass sie zu spät verschoben haben, haben sie dann ja doch, nachdem sie ihn verschoben haben, gleich gute Schritte eingeleitet. Und ich denke, dass eine Veröffentlichung diesen Zeitraum im April 2021 durchaus sinnig war im Endeffekt. Und hoffen wir, dass dann nächstes Jahr ein sicherer Kinostart gewährleistet werden Ja, kann. das wäre auch mein Wunsch für das Jahr 2021, dass das möglich ist. Ob das wirklich im April stattfinden wird, das wird sich zeigen. Auch die Zahlen in Japan sind am Steigen. Wir müssen abwarten, was die Lage gibt. Man kann nur hoffen, dass die Filmemacher dort keine übereilten Entscheidungen treffen, dass sie sich alles genau überlegen, dass denen das auch, was du eben angesprochen hattest, diese Geschichte jetzt, wo sie ja fast schon zögerlich agiert haben, diesen April, dass ihnen das auch irgendwo eine gewisse Lehre ist, wie sie damit umgehen mit der Situation. Ja, dass sie daraus halt einfach Lehren ziehen für die Zukunft und wie für die zukünftige Ausstrahlung. Ansonsten, ja, die Olympischen Spiele, auf die der Film ja durchaus Bezug nimmt, sind ja auch verschoben worden. Von daher ist das ja auch da nicht so schlimm gewesen, dass man da irgendwie dann die Thematik verfehlt hätte oder so. Und ob die überhaupt 2021 stattfinden, wir werden sehen. Aktuell sollen sie wohl stattfinden, aber wer weiß. Ja, und dann muss man natürlich auch mal gucken, was dann das Jahr einfach ergibt. Und ja, ich hoffe einfach das Beste für alle, für die Filmemacher, für die Zuschauer natürlich, dass das alles gut möglich sein wird unter guten Bedingungen für die, die sich's anschauen möchten, dass der Film trotzdem ein finanzieller Erfolg wird, dass es dem Franchise nicht langfristig schadet. Da muss man ja auch Acht geben, dass das nicht passiert und dass es dann jetzt nicht heißt, okay, jetzt gibt es noch alle 2 Jahre einen Film oder so. Keine Ahnung, ja, das ist ja alles so neulandmäßig und das können wir ja noch gar nicht abschließend beurteilen, was das wirklich für Auswirkungen hat, auch mit Blick auf Film 25. Deswegen, ja, man kann nur das Beste hoffen. Worüber die Produzenten vielleicht auch ganz froh sind. Es gab ja tatsächlich einen großen Kinostart in Japan jetzt gegen Ende des Jahres, nämlich Demon Slayer, der Infinity Train oder Mugen Train Arc. Das Manga wurde als Kinofilm adaptiert. Demon Slayer ist ja eine Shonen Jump-Serie, die als Manga nach dem Anime 2019 explodiert ist, hat dieses Jahr irgendwie 80 Millionen verkaufte Bücher in den Charts zu verzeichnen gehabt. Der Zweitplatzierte hatte 8 Millionen Bücher. Die Serie ist riesig und der Film tatsächlich hat jetzt mit über 32 Milliarden Yen Einspielergebnis Chihiros Reise ins Zauberland als erfolgreichster Film in Japan abgelöst. Das heißt, geldtechnisch ist es offensichtlich noch drin, aber du hast ja auch gesagt, die Zahlen steigen jetzt auch wieder. Das heißt vielleicht, auch wenn jetzt so ein riesiger, also der größte Kinostart aller Zeiten tatsächlich in Japan möglich war, Ende des Jahres, kann die Situation im nächsten April ja schon wieder ganz anders aussehen, wie wir ja nur allzu gut davon wissen, aus diesem Jahr, wie schnell das alles gehen kann. Deswegen schließe ich mich da deinen Hoffnungen an und viel mehr können wir auch nicht tun, als hoffen, dass es alles gut geht. Damit, hey, kommen wir schon zum letzten Segment des Jahresrückblicks, nämlich der Anime in Japan im Fernsehen. Da gab es natürlich auch Corona-bedingt einige Einschränkungen. Bis Ende März lief alles noch ganz normal durch. Neue Folgen, neue Filler, mal eine Manga-Umsetzung, mal ein Remaster, alles okay. Dann im April kam der Plan, dass erst zwei Folgen von Folge 881 und 882, das ist der Fall mit der Akai-Familie am Strand, dass der erstmal wiederholt wird, weil meistens in der Woche vom Filmstart wäre das ja ursprünglich gewesen, dann Folgen wiederholt werden, die thematisch zum Film passen, als Einstimmung darauf, und so war das hier auch geplant. Und dann sollte eben in den anderen beiden Folgen im April zwei Filler-Folgen kommen, unter anderem auch eine Folge, die auf Film 24 Bezug nimmt, der übliche Tie-In. Der ist dann nicht mehr gekommen. Er war schon angekündigt, ist dann aber nicht mehr passiert. Beide Filler-Folgen wurden verschoben, beziehungsweise einfach nicht ausgestrahlt. Es wurden Wiederholungen von Episode 785 und 786 gezeigt, Folgen mit Shugechi. Und danach ging es erstmal mit Wiederholungen und teilweise auch remasterten Folgen weiter. Tatsächlich ohne irgendeine News oder Ankündigung dazu hat der Directive Con Anime gesagt: Ach ja, wir zeigen hier Wiederholungen und hier in den nächsten immer, auch in den nächsten Wochen immer Wiederholungen. Erst am 4. Juli 2020 wurde dann einer der Filler aus dem April dann doch gezeigt. Ursprünglich als Episode 976 geplant in den Plänen. Es ist jetzt Episode 975 geworden, weil der Filler, der auf Film 24 Bezug nimmt, nicht ausgestrahlt wurde. Ich schätze mal, der liegt jetzt einfach bis nächsten April im Schrank bei TMS. Und ja, auch so eine Sache, wo ich die mangelnde Kommunikation aus Japan, wie auch bei den Filmverschiebungen, dass das zu lange gedauert hat, hier würde ich auch die mangelnde Kommunikation der Japaner kritisieren wollen, der japanischen Anime-Macher. Andere Anime, One Piece, Boruto, Food Wars zum Beispiel, was mir jetzt nur gerade aus dem Kopf einfällt, haben auch alle kommuniziert: Hey, es ist Corona, Folgen synchronisieren ist schwierig, in einem Anime-Studio zu arbeiten ist schwierig, wir haben hier Verzögerungen. Nur Detective Conan ist mir nichts bekannt geworden, dass die irgendwo kommuniziert hätten: Hey, wir müssen deswegen pausieren und zeigen Wiederholungen, sondern die haben einfach kommentarlos Wiederholungen gezeigt. Irgendwann ging es halt weiter. Was, ja, können sie halt so machen? Okay, 2 Monate keine neuen Folgen zeigen, ohne Begründung. Aber es wäre schon schön gewesen, wenn da irgendwas gekommen wäre. Ja, erinnert mich sehr hier an die Weekly-Situation hier bei uns. Und ja, da war es ja im Prinzip genauso. Und ja, wir hatten wirklich ein turbulentes Jahr und wir saßen teilweise hier und dachten, wie sieht es in Japan aus? Kommt jetzt eine Folge, kommt keine Folge? Womit kann man rechnen? Und ja, das war dann eher alles so irgendwie schwebend und ja, da ging eine ganze Zeit lang wirklich ja flöten, wo es gar nichts gab und ja, irgendwann war man dann auch ja überrascht und erstaunt, dass es überhaupt weitergeht mit Filler-Folgen und ja, da dachte ich dann auch, na, geht's jetzt wirklich weiter oder haben die sich nur irgendwas ausgedacht und vor allen Dingen wusste man ja auch nicht, wie es dann inhaltlich weiterging, aber da haben wir ja schon in den News-Podcasts dann drüber berichtet. Ja, war auf jeden Fall eine ja interessante und ja sehr merkwürdige Zeit, wo es da so teilweise gar nichts gab und man auch sehr unsicher war. vor allen Dingen, dass es halt nur Detektiv Conan getroffen hat, ist halt so komisch, dass man da halt keine Informationen irgendwie groß kommuniziert hatte. Bei allen anderen war das ja viel besser. Also, das ja, ist einfach irgendwie schade, dass man das so macht und verstehe ich nicht. Kann man doch klar, das ist so, das, ich weiß nicht, was die Leute da wovor die Angst haben. Ist doch besser, klar zu sagen, so wie alle anderen das ja auch gemacht haben: hier, es geht nicht, wir können nicht synchronisieren, wir können nicht animieren, das ist alles Corona, so schwierig ist so eine neue Situation. Und wir müssen uns mal zurückerinnern: April, da ist das gerade erst im Kommen gewesen. Auf einmal müssen sich die Leute nicht nur in Krankenhäusern und Kliniken damit befassen, sondern jeder musste sich damit befassen und auch im Büroleben. Und das war für alle eine neue Situation und völlig, da hatte sich nie jemand irgendwie mal Gedanken gemacht, irgendeinem Büro oder irgendeine Firma oder irgendein Synchronstudio, wie man denn den Alltag dort pandemiesicher machen kann. So, das hatte ja noch niemand vorher gemacht, dass es Anlaufschwierigkeiten gab. Das ist doch ganz, oder gibt, das ist doch ganz verständlich gewesen. So, und dann verstehe ich halt nicht, warum man das nicht klar kommuniziert und sagt: hey Leute, so und so sieht's aus. Es wird erstmal April bis Juni keine neuen Folgen geben. Vielleicht gibt es Wiederholungen, Remaster, keine Ahnung. Das können wir machen, aber das Neue nicht. Dann wäre das doch in Ordnung gewesen. Aber ich verstehe das nicht, wovor man dann Angst hat. Dann nicht zu sagen, ist dann halt auch keine Lösung. Also da muss man eigentlich klar in die Offensive gehen, zumal das ja nicht selbst verschuldet wäre, war. Ja, sehe ich absolut genauso. Dann im Dezember kommen wir noch zu zwei News, nämlich da kamen dann erste Berichte zu Episode 1000, die uns ins Haus steht. Die kommt nämlich am 6. März 2021. Zudem ist ein Geheimprojekt in Arbeit, dessen erster Teil dann später im Dezember enthüllt wurde, nämlich dass es ein Remake geben wird zum 2021, ist auch das 25. Jubiläumsjahr des Anime dementsprechend. Und anlässlich der Feierlichkeiten wird eine Anime-Episode ein Remake bekommen mit aktueller Technik und der aktuellen Fähigkeit der Mitarbeiter. Wird es da etwas ganz Besonderes zu sehen geben für die Fans? Und da gibt es jetzt Spekulationen drum. Es wird absichtlich ein Rätsel drum gemacht. Sie haben aufgerufen dazu zu spekulieren, haben so Bilder veröffentlicht, Bildcollagen und heizen da die Stimmung so ein bisschen an im Vorfeld. Und das ist auch etwas, womit wir uns im nächsten Jahr noch ganz viel beschäftigen werden. Aber erstmal noch zu dem Anime in 2020. Wir hatten Episode 965 bis 992, jetzt im Endeffekt. Das heißt, wir hatten 28 neue Episoden, das sind 10 weniger als im Vorjahr. Und davon 22 waren Filler, das sind 9 Filler weniger, aber wir hatten ja auch insgesamt weniger Folgen. Dafür aber 22 remasterte und beziehungsweise wiederholte Folgen. Der Unterschied ist einfach, wenn eine Folge wiederholt wird, nachdem der Anime bereits auf 16 zu 9 umgestellt wurde, das ist ja irgendwann passiert, dass man in 16 zu 9 produziert hat. Und wenn Folgen danach wiederholt werden, nennen sie es auch Remaster, aber sie remastern eigentlich nichts. Bei den 4 zu 3 Folgen, da machen sie noch ein bisschen die Farben ein bisschen neu, also einfach so ein bisschen Farbkorrektur und eben, dass es auf 16 zu 9 schick aussieht. Und deswegen sind das eigentlich wiederholte Folgen, auch wenn sie es Remastered nennen. 22 solche Wiederholungen bzw. Remaster gab es dieses Jahr, sind 16 mehr dementsprechend, was sich eben dadurch erklärt, was wir gerade eben gesagt hatten, mit vor allem im April, Juli der großen Welle. Und dann ja auch im Juli waren wir lange Zeit, eine Zeit lang auf dieser Veröffentlichung einteiliger Filler, Wiederholung, einteiliger Filler, Wiederholung und so weiter. Und dementsprechend sind wir insgesamt in einem sehr niedrigen Folgenniveau angekommen, was dann hoffentlich nächstes Jahr sich wieder steigern wird. Es gab dieses Jahr nur zwei Manga-Umsetzungen. Das Ziel ist die Verkehrsabteilung des Polizeipräsidiums. Vier Folgen, 971 bis 974. Und Kid vs. Komei, das Ziel sind die Lippen, Episode 983 bis 984. Das sind also insgesamt sechs Manga-Umsetzungsfolgen. Letztes Jahr, 2019, hatten wir derer sieben, wobei man dazu sagen muss, dass zwei Folgen davon einstündige Specials waren damals. Das heißt, eigentlich technisch gesehen hatten wir letztes Jahr neun Folgen, aber eigentlich waren es Ja, 7, wenn man nur die Episodennummern zählt. Das heißt, da sind wir auch ungefähr im Schnitt. Auch wenn man dazu, das Ziel ist die Verkehrsabteilung, wie wir in den Podcast ja auch behandelt haben, wenn man da einen 5-Kapitel-Fall auf 4 Episoden adaptieren musste, oder wollte, scheinbar, was hier die eine oder andere Streckung zur Folge hatte. Trotzdem ist die Folge insgesamt bei den Con-News-Lesern die beliebteste Manga-Umsetzung 2020 gewesen. Waren ja auch nur zwei, aber ganz knapp mit 51% der Stimmen konnte die Verkehrsabteilung diese Umfrage für sich entscheiden und dann dementsprechend mit 49% an Platz 2 Kid vs. Komei. Eine sehr ausgeglichene Umfrage insgesamt, auch wenn die Verkehrsabteilung dann ganz knapp die Nase vorn hatte. Ja, bei mir wäre es tatsächlich Kid vs. Komi das Highlight gewesen. Einfach, ich mag zwar Komi nicht, aber in dieser Folge hat er irgendwie, so, das ist einfach persönlich so, aber in dieser Folge hat er sehr gut reingepasst und hatte da irgendwie so was Neuartiges reingebracht und natürlich auch diese Geschichte mit Heiji und Kazuha, diese Neverending, ja, dieser Neverending Gag, der da immer wieder reingebracht wird und Kid natürlich, der da jetzt einfach erstmals mitgespielt oder mitgewirkt hatte, wenn auch nicht ganz freiwillig. Ja, fand ich eigentlich ganz erfrischend und ganz interessant. Und natürlich auch nicht so, da hatten wir auch drüber spekuliert, ob der Film, der Fall aufgeteilt wird auf 3 Episoden und da auch stark gestreckt wird oder so. Da waren die Befürchtungen, ich war froh, dass sie es nicht gemacht haben. Bin auch froh, dass sie es nicht gemacht haben. Es hat der Folge oder dem Fall auch sehr gut getan. Deswegen, ja, war das eigentlich eher mein Highlight als das Polizeipräsidium, obwohl auch das nicht schlecht war. Also da ist wirklich die Wahl ganz knapp, wie auch das Abstimmungsergebnis der User gezeigt hat. Ja, es ist halt schwierig, sage ich mal, bei nur zwei Folgen das Highlight rauszuwählen, weil sie auch nah beieinander liegen. Ich hätte hier in dem Fall mehr zu der Polizeipräsidium-Story tendiert, weil ja, mir die Geschichten im Polizeipräsidium, sei es nun Shiratori und Kobayashi oder Satoru Takagi oder jetzt aktuell Mike und Chiba, die gefallen mir immer sehr gut und ich mag auch die Polizeigeschichten so allgemein, weil wir die ja auch nicht so häufig dann zu sehen bekommen und ja, war dann auch doch recht spannend, die dann zu verfolgen. Aber es nimmt sich halt auch nicht so viel. Also Kid und Komei und Heiji Kazuha, das hat natürlich auch alles was und ja, man musste sich halt hier für eine Sache entscheiden und ja, es waren beides gute Umsetzungen und ja, war leider das Jahr geschuldet eher weniger und ja, mal gucken, wie es im neuen Jahr dann wird. Aber ja, war so dann doch eine gute Mischung, sage ich mal. Wir hatten natürlich auch wieder einige Filler dieses Jahr, wie gesagt 22. Viel öfter mal einen einteiligen Filler, eben wegen gerade im Sommer diesem Rhythmus, den ich erwähnt hatte. Unter anderem hatten wir zum ersten Mal einen vierteiligen Filler mit Riesenmonster Gomera vs. Kamen Yaiba, was eine besondere Aktion war zur Einweihung und Jubiläum vom neuen Gebäude von Yomiuri TV, dem Haussender von Conan in der Kansai-Region. Und unsere Leser haben dann abgestimmt in zwei Abstimmungen tatsächlich. Wir teilen das bei den Fillern immer auf in Mehrteiler und Einteiler. Bei den einteiligen Fillern teilen sich drei Folgen den ersten Platz tatsächlich mit jeweils 16% der Stimmen auf Platz 1 da Episode 979, den Detektiv an der Nase herumführen, Episode 980, Ratschläge für das perfekte Verbrechen und Episode 989, die Fallakte von Ayumis bebildertem Tagebuch. Bei den Mehrteilern war die Abstimmung tatsächlich relativ eindeutig, beziehungsweise wieder sehr eindeutig, mit 49% der Stimmen ganz klar da der Favorit war der Filler-Vierteiler Riesenmonster Gomera vs. Kamen Yaiba. Ja. Das sind sicherlich die Highlights, denen ich mich anschließen könnte oder würde, zumindest was diesen Mehrteiligen angeht, ist es für mich eigentlich auch Riesenmonster Gomera vs. Kamen Yaiba. Das hatte einfach coole Momente, auch mit den ja, Kansai-Polizisten. Hat mir gut gefallen. Kann es gerne wiedergeben. Es war sicherlich mal was anderes. Vielleicht auch fürs neue Jahr, wenn man da noch kein großes Etwas hat, was man präsentieren kann, möchte. Wer weiß, wann Folge 1000 tatsächlich gezeigt wird. Ja, nee, das ist auf jeden Fall mein Highlight gewesen, so was die Mehrteiligen angeht. Und bei den Einteiligen, da ist das wirklich immer sehr schwierig. Ich fand auch einen Fall am gegenüberliegenden Ufer gar nicht so schlecht. Mit dieser Beobachtung und dass sie gar nichts machen konnten und so weiter, dass die Szenerie nur beobachtet haben und daraus halt geschlussfolgert haben. Das, nee, fand ich eigentlich auch ganz gut, auch wenn der auch seine Schwächen hatte, wie alle Einteiler, die immer wieder irgendwelche Logiklücken haben oder dann in der Geschichte zu schnell springen müssen. Das ist in den letzten Jahren leider nie so, ja, ich sag mal, geschmeidig gelaufen. Deswegen. Ja, auch Radlecke für das perfekte Verbrechen wäre auch sicherlich ein Kandidat dafür, wenn auch ein bisschen komisch gewesen in einzelnen Sachen. Und ich finde, es gibt immer so ein paar Filler, die bleiben einem im Gedächtnis, auch wenn sie nicht besonders gut waren. Ich weiß nicht, aber nicht, woran das liegt. Vielleicht auch, weil man sie für Newsblog die Episodenzusammenfassung geschrieben hat. Ich weiß nicht, wie es Olli da geht, aber an solche kann man sich natürlich ein bisschen besser noch erinnern als andere. Aber es gibt auch manchmal solche, wo man das nicht gemacht hat, woran man sich besonders gut erinnern kann. Und häufig hat das auch damit zu tun, dass die vielleicht besonders schlecht gewesen sind. Auch da haben wir einige Highlights, die ganz unten gewesen sind, die ich hier auch noch mal kurz erwähnen möchte, wie zum Beispiel die Verfolgungsjagd in Detektivtaxi, auch bekannt und als unter dem alternativen Titel die Gürteltier-Episode. Ja, das wäre so mein Negativ-Highlight dieses Jahr, aber es gab auch sicherlich andere, die dem Konkurrenz gemacht haben, wie zum Beispiel die zwei wahren Gesichter, wo eine Episode einfach völlig unnötig war. Das hatten wir auch ich glaube, im letzten News-Podcast noch mal ausführlich dargestellt. Aber auch so andere Sachen wie zum Beispiel die Mystery Tour dieses Jahr ist mir auch überhaupt nicht im Gedächtnis geblieben. Also das war es auch so völlig untergegangen und ich meine mich da auch an Szenen zu erinnern, die völlig beknackt waren und so. Das ja, macht mir so ein bisschen das Seherlebnis kaputt, insgesamt bei den Fillern. Und dann tendiere ich lieber dazu mittlerweile, dass man mehr Teile hat, weil die qualitativ besser sind. Und das können Sie gerne auch fürs nächste Jahr mitnehmen. Dann gibt es wieder ein paar mehr Episoden und das sind dann ein paar Mehrteiler anstatt nur einteilige. Ja, muss man mal schauen, ob sich das durchziehen lässt, was Corona ja möglich machen lässt, ja oder nicht verhindert, so besser. Und ja, also für mich Highlight Riesenmonster Gomera und bei den Einteilern sehr schwierig, kann ich mich kaum entscheiden. Tatsächlich hat mich das Riesenmonster Gomera im Schnitt eher enttäuscht. Ich hätte mir was, vielleicht waren meine Erwartungen einfach zu hoch, weil Vierteiler und diese ganzen Charaktere, die sonst in Filmen eigentlich eher nicht vorkommen. Und dafür fand ich es dann insgesamt so ein bisschen, aber vielleicht ist da auch einfach meine Erwartung schuld gewesen. Für mich der beste Filler dieses Jahr war tatsächlich die Ratschläge für das perfekte Verbrechen. Hatte ich mich damals auch im entsprechenden News-Podcast für stark gemacht für diesen Filler, weil ich von denen tatsächlich positiv überrascht war. Vielleicht ist da auch meine niedrige Erwartung dann, hat den Filler dann vielleicht auch hochgeschraubt, wer weiß. Aber das war so ein Filler, mit dem hatte ich viel Spaß dieses Jahr tatsächlich. Und Lowlights, kurz, also neben dem Gürteltier, was inzwischen ja halb ein Running Gag geworden ist, wie schlecht das ist. Wie auch alle anderen Folgen dieses Schreibers, der ja auch im letzten Jahr für die Tokyo Grannies und die Ja. Stadt mit den Oh Insektenleuten Gott, oh Gott. verantwortlich war. Als anderen Lowlight-Fall würde ich noch den Fall im Machia-Café in den Raum werfen, vielleicht auch nur, weil ich für den jetzt am Ende des Jahres die Episodenzusammenfassung geschrieben habe, aber das war, die Folge war ganz furchtbar. Schlechtes Mystery, völlig vorhersehbar, die Auflösung beknackter, die Beweise beknackt, ganz furchtbar. Vielleicht auch nur, weil ich den jetzt vor ganz kurzem gemacht habe, aber nee, nee, nee, auch ganz übel. Aber immerhin dafür im letzten Jahr, ich habe noch meinen letzten Jahr News-Podcast reingehört, wurde tatsächlich selbst vor dem Intro als kleiner Teaser von mir eine Szene reingeschnitten, wie ich gesagt habe am Ende, dass mir gar nichts gefallen hat in 2019 im Anime. Das wird nicht passieren dieses Jahr, das habt ihr jetzt am Anfang nicht gehört, ein Teaser von mir. Und nicht nur, weil ich das dann, weil es nicht reingeschnitten wird, sondern weil ich auch wirklich sagen kann, immerhin Ratschläge für das perfekte Verbrechen und auch das Riesenmonster hatte ich durchaus schöne Momente mit, das zu gucken. Und deswegen gehe ich in diesem Jahr bei den Fillern durchaus versöhnlicher raus. Man kann festhalten, was 2020 nicht gefallen hat, das war Corona. Definitiv. Ja, freut mich ja, dass du nicht ganz so negativ aus diesem Jahr rausgehst. Ja, bleibt abzuwarten, was im nächsten Jahr kommt. Ja, muss man sagen, also kann ich mich euch teilweise auch anschließen. Also dieser vierteilige Filler am Jahresanfang direkt weckte natürlich auch große Erwartungen, weil man wusste auch nicht, was passiert da und sowas hatte man vorher noch nicht und ja, war daher ja auch an entsprechende Erwartungen geknüpft. Ja, also mir persönlich hat der auch sehr gut, oder was heißt sehr gut, auch gut gefallen. War jetzt nicht das Highlight so an sich, wo ich jetzt sagen könnte, ja, das und das ist besonders, das muss ich unbedingt hervorheben, deshalb müsst ihr die Episoden gucken. Also es ist bei mir generell immer so ein bisschen schwierig, dass ich da eher selten Abstufungen mache und sagen kann, das ist der Grund, warum die Episode auf Nummer 1 ist und die auf Nummer 10 oder die schlechteste überhaupt. Ja, von daher immer nur so ein paar ja, bessere und schlechtere Varianten bei mir und ja, da gehört das Riesengemonster Gomera am Jahresanfang dazu. Aber ich fand jetzt auch gegen Jahresende die automatische Tragödie nicht so schlecht, weil mir da sozusagen endlich mal wieder so eine Story irgendwie vorhanden war, im Gegensatz zu den vielen Einteiligen, wo teilweise die ja echt eine schlechte Bewertung in unseren News-Podcasts gekriegt haben. Und da war für mich wieder mal so ein, hey, das ist mal wieder was einigermaßen Gutes, also ist es besser. Deswegen ist es mir im Gedächtnis geblieben. Und ja, was Johannes halt auch sagte, so einiges bleibt einem im Gedächtnis, einiges nicht. Hängt aber nicht unbedingt damit zusammen, wenn man die Episoden-News geschrieben hat. Mein Beispiel fällt hier zum Beispiel auf das zerbrochene Goldfischglas, wo ich ja sagen muss, die Episode fand ich jetzt in diesem Jahr neben der schon angesprochenen mit dem Gürteltier, die ist mir so überhaupt nicht im Gedächtnis geblieben, weil ich so denke, ja, was passiert da? Der Titel sagt eigentlich nichts und auch vom Inhalt her ist nicht wirklich was passiert. Deswegen gehört die Episode bei mir auch nicht oder auch mit zu den schlechteren des Jahres. Und ja, ansonsten gibt es nicht viel zu sagen. Johannes hat ja die Episode mit dem Ufer schon angesprochen. Das wollte ich auch gerne noch tun und mache ich jetzt auch einfach nochmal, auch wenn du es schon gesagt Okay. hast. Okay, ja, das war nochmal sowas, was ein bisschen besser war, auch weil die Umsetzung halt ein bisschen anders war, weil die Detective Boys auf der einen Seite des Kanals waren und der Fall im Prinzip auf der anderen Seite sich abgespielt hat. Und ja, das war dann nochmal so ganz interessant, wie diese Umsetzung war. Und ja, deswegen kann man die, finde ich, auch erwähnen innerhalb des Jahres. Ja, ansonsten, wie gesagt, gab es für mich nichts, wo ich sagen kann, das ist das Highlight, das muss man gesehen haben. Und auch nicht so, ja, nee, das ist das Highlight, das müsst ihr absolut nicht gesehen haben. Wobei die Gürteltier-Episode eigentlich schon zum Kult zählt, aber auch nur, weil sie so blöd ist und diese komischen singenden Männer hat, was einfach so lustig ist, weil es so schlecht ist, dass man eigentlich sagt, ja, guckt sie euch nicht an, aber wegen den und den komischen Begebenheiten sollte man die schon kennen. Ja, ist ganz seltsam, auch dieser Taxifahrer, der da eigentlich immer nur die ganze Zeit rumgefahren ist, also. Reift ist wie ein Wein, reift mit der Zeit die Episode. Ja, es gibt ja immer wieder im Jahr Episoden, wo man so denkt, Nee, die absolut nicht, aber wegen dem und dem irgendwie doch schon wieder lustig, aber eher traurig lustig. Und das hatten wir dieses Jahr, das hatten wir im vorletzten Jahr. Bleibt abzuwarten und ich hoffe aber auch, dass es im nächsten Jahr so wird. Wir wissen noch nicht, was an Umsetzungen so kommt. Ja, man kann ja aktuell so noch gar nichts sagen, aber wir bleiben mal gespannt, was so wird und schauen wir mal, was so dann im nächsten Jahr an Episoden auf uns zukommt. Und damit sind wir am Ende des Jahresrückblicks für das Jahr 2020 angekommen. Ein Jahr zum Vergessen? Fragezeichen. Zumindest, wenn wir jetzt alles das sehen, was wir in den letzten Stunden besprochen haben, kann man als Detective Conan-Fan festhalten, dass insgesamt die Serie weiterlief quasi wie bisher mit nur minimalen Anpassungen darum, wie viele Folgen kamen. Aber insgesamt und eben die Filmverschiebung. So, das heißt, die Serie ist nicht komplett unbeschadet davon gegangen, aber gerade was den Manga-Bereich angeht, keine Veränderung. Und insgesamt sind wir nur aus reiner Detective Conan-Sicht, aus der Perspektive dieser Jahresrückblick her ist, ist das Jahr, hatte das Jahr einige tolle News, einige gute Neuigkeiten für nächstes Jahr und auch schon für dieses Jahr. Einige gute Veröffentlichungen, gerade hier im deutschen Bereich, wo uns einfach zugute kommt, dass wir halt eine verzögerte Veröffentlichung haben und deswegen die Sachen, die vielleicht letztes Jahr in Japan erschienen sind, dann schon dieses Jahr rauskommen, ohne dass irgendwas verzögert wird. Und vielleicht merken wir die Umstände, Auswirkungen davon erst nächstes Jahr. Aber so als Detective Conan-Fan kann man sagen, es war schon ein Jahr, wo es auch einige positive Aspekte gab. Leider können wir das Jahr nicht nur rein als Detective Conan-Fans betrachten, natürlich, auch wenn wir jetzt vor allem über diese Aspekte gesprochen haben. Und insgesamt einfach das Jahr 2020 würde ich gern in die Luft sprengen, doch schon, so wie Teiji Moria einst seine imperfekten Gebäude in die Luft gesprengt hat. Und ich hoffe einfach, dass 2021 nicht ganz so schlimm wird wie dieses Jahr. Ich habe die Hoffnung, dass es noch besser werden kann. Von daher gehe ich da ganz positiv ran. Und du hast schon gesagt, für Conan stehen auch ein paar gute Sachen fürs neue Jahr an, die kommen werden. Episode 1000 stelle ich mal ins Ra in den Raum, was auch immer uns da erwarten wird. Aber auch andere Sachen. Ich bin schon sehr gespannt. Ich freue mich schon aufs nächste Jahr, auch auf einen möglichen neuen Kinofilm und wie der aussehen wird und wie wir ihn zu sehen bekommen. Ich denke, da wird sich irgendwas finden, das dann irgendwie alle glücklich macht. Und ja, ich gehe da positiv rein, denke, es wird nur besser. Und ja, man kann nur hoffen, auch, dass alle gesund bleiben. Und das ist auch mein Wunsch an dieser Stelle nochmal an die Zuhörer, dass ihr alle gesund bleibt und dass eure Familie gesund bleibt und alle anderen, die ihr so kennt. Und dass wir das gemeinsam demnächst einfach abhaken können oder dass wir das irgendwie deichseln können, diese pandemische Lage, dass jeder das tut, was ihm möglich ist und dass wir dann endlich ja wieder mit mehr Zuversicht, als wir es vielleicht jetzt tun können, in die Zukunft blicken können. Und deswegen fürs neue Jahr oder wenn ihr schon im neuen Jahr seid, alles Gute und ja. Ja, so ein paar abschließende Jahresworte hört man ja immer am Jahresende, hier jetzt auch. Also ja, das Jahr war Conan-mäßig oder generell sehr durchwachsen, muss man ja sagen. Also was man auf jeden Fall gemerkt hat, ist ja, dass die ganzen Conventions weggefallen sind, was ja ein großer Teil auch meines persönlichen Lebens ist, was dann sehr schade war. Nichtsdestotrotz hat es mich gefreut, dass es halt im Rahmen weiterging mit Detektiv Conan auch, dass wir weiterhin Sonderbände bekommen haben, weiterhin Episoden bekommen haben, Filme bekommen haben und da sozusagen trotz aller Einschränkungen und Ermahnungen, dass man eben möglichst zu Hause bleiben sollte, ja, das auch umsetzen konnte. Und dann eben auch, ja, daheim die Episoden genießen konnte, die Filme genießen konnte. Und ja, das zwar alles eingeschränkter war, aber es war halt auch nicht, ich sag mal, ein komplett verlorenes Jahr. Also Es hätte ja auch immer noch schlimmerer kommen können, dass man vielleicht selber krank wird oder dass irgendwie so gar nichts mehr kommt, weil sämtliche Produktionen oder Studios, alles wird irgendwie eingestellt oder so. Das lief ja trotzdem alles irgendwie mit Einschränkungen weiter. Ja, von daher schauen wir mal aufs nächste Jahr und gucken mal, was passiert. Ich gehe mit nicht großen Erwartungen ans nächste Jahr ran, was die Conventions jetzt, sage ich mal, angeht. Da halte ich mich auch weiterhin noch stark zurück und habe bisher nur, wie Lasse auch, die Animagic ins Auge gefasst als mögliche Convention, sonst ich persönlich noch gar nichts weiter. Und ja, bin mal gespannt, was wir sonst noch so erleben. Ich hoffe trotzdem, dass das nächste Jahr ein gutes Jahr wird, dass wir auch uns hier zusammensetzen können wieder und einige Podcasts haben werden, dass ihr uns im neuen Jahr auch wieder zuhören werdet, dass wir euch da ein bisschen mit erfreuen können bei unseren ganzen Beiträgen, was wir hier so erzählen. Und ja, dass wir auch im Conan-Bereich vielleicht den neuen Film bekommen und vielleicht ja neue Bände bekommen und Sonderbände. Und wir haben ja einiges gehört, was uns erwarten könnte und auch hoffentlich wird. Und ich denke mal, man sollte positiv, aber bedacht ins neue Jahr gehen und ja, umsichtig handeln. An dieser Stelle, wie du es auch schon gerade gesagt hast, hoffe ich natürlich, dass es auch allen Zuhörern und Zuhörern gut geht und dass wir euch hoffentlich ein bisschen Freude bereiten konnten. Und ich möchte mich bedanken dafür, dass ihr uns auch 2020 die Treue gehalten habt oder vielleicht 2020 neu zu uns gestoßen seid und auch uns sagt, hey, es ist cool, was ihr macht und im kommenden Jahr und in den Jahren danach uns gewogen bleibt. Fände ich sehr schön. Und ein großer Dank nochmal an alle, die uns supporten, die uns hören, vielleicht als stille Hörer, vielleicht auch mitdiskutieren in Form von Kommentaren oder sonstigem Feedback. Und am Ende dieses Jahresrückblick bleibt mir wie immer nur die Verweise aufzusagen. Auf unseren drei Projektseiten connews.org, conwiki.org und conforum.org versorgen wir euch einmal mit News, dann bieten wir euch eine Enzyklopädie, die größte deutschsprachige Enzyklopädie zu DetektivConnen an. Und auf conforum.org bieten wir euch eine Plattform, in dem ihr in einem Forum mit anderen Fans von DetektivConnen diskutieren könnt. Wenn ihr eher Discord bevorzugt, können wir euch auch da eine Option bieten. Unter connews.org/discord bekommt ihr da den Invite-Link zu unserem Server, wo ihr über alle möglichen Themen diskutieren könnt mit einer Vielzahl von Usern. Auf Social Media sind wir aktiv auf youtube.com/connews, twitter.com/connews, facebook.com/connews, instagram.com/connews. Unterstützen geht via Amazon Reffling und Patreon. Ich bedanke mich für dieses Jahr und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss, macht's gut. Danke fürs Reinhören und auf ein gutes neues Jahr 2021. Ja, vielen Dank, dass ihr uns dieses Jahr gehört habt. Ich wünsche euch einen guten Übergang ins neue Jahr. Wenn ihr schon im neuen Jahr angekommen seid, herzlich willkommen und ja, immer wieder danke fürs Einschalten und man hört sich demnächst wieder. Ende Gelände.